Du hast zu früh aufgehört. Ich hab's gesehen. 2 Sekunden vor 22 Uhr. Ach nee, vor 22 Uhr 1. Auch pünktlich ist als unpünktlich, wa? Mann, ey, du machst ja aber auch eine Hektik. Sag mal, das ist doch... Ich bin da jetzt hier nicht irgendwie... Wie ist das? Normbrecher? Dass ich mich hier bei Viva bewerben könnte. Mit einem kurzen Röckchen. Wie du. Wie du? Wie du, wie du, wie du. Du, wie du, wie du. So, sag mal, ich finde jetzt... Die in aller... Alles entscheidend... Hier! Das ist ja eine selbstgebrachte CD gerade, nicht? So, ich habe dir ein Mikrofon aufgemacht. Ich habe dir 2 Mikrofone aufgemacht. Kann ich mal so schwanken? Also, ist ja, du kannst jetzt erzählen, was du willst. Könnte ich jetzt immer so ein Wort da sagen und ein Wort stimmt. Da sagen. Das ist ein bisschen Räumlichkeit. Stimmt, stimmt, stimmt. Warum hast stimmt. du die Mikrofone aufgemacht? Du willst dich doch jetzt nicht mit mir unterhalten. Nur so? Nee, weil du... Nee, ich will... Na, du willst dich aber nicht mit mir unterhalten. Das ist ja das Problem. Weil du... Los. Ja, ich sage nichts. Eröffne. Ich hab ja bloß meine allererste Musik gesucht. Jetzt habe ich sie. Jetzt kannst du ja. Tschüss dann, ne? Ich muss mich hier erstmal wieder einlochen. Okay. So, womit fangen wir an? Achso. Fangen wir. Ach, vielleicht machen wir doch erstmal noch so eine. Ach, dann fangen wir so an und dann. Den weiß ich auch nicht. Mann, ach Kinder, seid doch mal nicht so. Ihr seid immer so. Steuerung alt entfernen. Schwupp. Und jetzt ihr Hai mit Codewort, Codeflügelwort drin nehmen. Bah! Und schon knallt die Anlage hoch. Mal sehen. Letzte Woche hatten wir ja verwehrt zu telefonieren. Mal sehen, was heute los ist. Aber ich bin guter Dinge. Lasst uns schöne... Ich quatsche hier ein Mist zusammen. Ey, kann ich jetzt auch nicht dafür. Fangen wir immer einfach mal an. Falamaleikum. Falamaleitum. Falnamaleitum. Falnamal so viel Leutum. Wenn aber einmal der Krieg lang genug aus ist, sind alle wieder da. Oder fehlt einer? Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, sözleri bağrım yanıyor vurulmuş gibi vay ay canım yanıyor Einigkeit und Recht und Freiheit Unterwand blühen Glanze dieses Glückes blüht deutsches Vaterland Bu bende rice ilk tutuluşum Bu benim sırtımdan iş vurulur. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Genau. Und sprich bitte ins Mikrofon. So sieht es aus. Tach, tach, tach. Another punk, another game, another loss, another game. Waren, so, Kinder, jetzt können wir praktisch lostelefonieren. Ich wollte jetzt eigentlich wollte ich jetzt praktisch direkt das Thema sagen. Hier ist die Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Aber als alter Aronit, der sich des Jargons der Eigentlichkeit befleißigt, ist natürlich klar, wenn ich sage, eigentlich wollte ich jetzt das Thema sagen, dass ich das Thema natürlich nicht unmittelbar sagen werde, sondern im Grunde wieder mal eine schöne Aufgabe für euch hätte, wobei die ist extrem schwer, dann würde ich ja gerne das Thema sagen, aber ich weiß jetzt ja nicht, ob wir jetzt genug Interessierte zusammenkriegen, die sich an der Lösung der folgenden Fragestellung beteiligen wollten. Irgendwie höre ich mich ja möglicherweise, ich weiß jetzt, also es gibt ja wahrscheinlich doch immer sensible Mütter, die ein bisschen genauer zuhören, die, sagen wir mal, die Hand auf die Box legen können und sich da ungefähr ein Bild des Moderators machen können. Was ist denn heute hier bei mir quasi anders als es sonst ist? Ich weiß, es ist im Grunde nur blöde zu raten, 10.000 Euro sind zu gewinnen und ich ziehe mich aus. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Mal sehen, ob es Vorschläge gibt. Gleich kommt Hilfe. 0331 das ist die Telefonnummer. 70 97 110. So, dann, ihr müsstet jetzt versuchen rauszukriegen, was bei mir an... Ich meine, das ist... Ja, ich weiß. Wobei... Oh! Ist hier eine Kamera? Wahrscheinlich. Hi, ja, ja, ist das ein Ärger. Mal sehen, hallo. Hi. Wer bist denn du? Tina. Tina? Ja. Könntest du rauskriegen, was jetzt hier definitiv bei mir anders ist? Du hast keine langen Haare mehr? Nein, stimmt nicht. Naja, so lange Haare hatte ich sowieso. Nee, das ist nicht. Das wäre jetzt dein Tipp gewesen. Na, eigentlich rufe ich wegen einer ganz anderen Sache an. Wegen welcher Sache denn? Ich habe eine ganz, ganz große Bitte an dich. Naja, aber, sag mal. Und zwar möchte ich jetzt ab heute in den heutigen Tage 365 Tage lang ein Buch schreiben. Ja, mach doch. Ja, aber ich brauche dann jemanden, der das liest und dann... Oh, nee, ich nicht. Nein, hör auf. Warum nicht? Ich soll jetzt dein Buch lesen. Nee, erstmal muss ich es ja fertig schreiben, aber erstmal muss ich ja auch wissen, ob du es dann überhaupt lesen wollen würdest. Was soll denn für ein Buch werden? Na, so über mich und was ich denke und keine Ahnung. So selbsterfahrungsmäßig? Ja. Mit allem drum und dran. So mit allem drum und dran, so mit Menstruationstagebuch und allen Schikanen. Ja, nee, sowas denn auch wieder nicht. Na, was denn dann? Was bleibt denn dann noch? Naja, ich bin doch jung, Mensch. Ja, wie alt bist du denn? Na, heute 18 geworden. Ach so. Ja, darum geht's. Naja, entschuldige. Gut. Ja, okay, ja, oh, bist heute 18 geworden. Ja. Und würdest jetzt jeden Tag, im Grunde wolltest du ein Tagebuch schreiben. Ja, so ungefähr mein Leben mit 18. Aber ein Tag... und ich musste dann lesen? Na, ich würde es gut finden. Du würdest das gut finden. Naja, vielleicht finde ich das... Wie viel schreibst du denn am Tag so? Naja, je nachdem, wie ich Zeit habe, oder? Und wie viel passiert ist. Und wie viel Zeit hast du denn so im Durchschnitt? Nicht viel. Dann ist gut! Ja, dann könnte ich mir vorstellen, das Buch zu lesen. Ach, keine Lust, die Mühe zu machen, oder? Naja, aber ein dickes Buch. Würdest du denn... Du müsstest dann aber auch, finde ich, also wenigstens einmal in der Woche ein total interessantes... Fremdwort oder einen Begriff aus einer ganz fremden Welt oder Wissenschaft? Ja, sowieso. Reinschreiben und erläutern. Ja, ist in Ordnung. Dass man Interesse daran hat, dass man denkt, ach, guck mal an, sich irgendwann freut auf die... Und kommen auch Tote vor? Nee, wahrscheinlich noch nicht, du bist ja 18 jetzt, wa? ich weiß ja nicht, was in meiner nächsten Zukunft ja, passieren wird. Ja, aber das wird sich schon an deinem Leben entlanghangeln. Ja, logisch. Und aber wie schreibst du denn? Schreibst du das mit Schreibmaschine oder soll das jetzt handgeschrieben sein? Na, erstmal schreibe ich es Hand, aber wahrscheinlich möchtest du es ja dann per E-Mail haben und dann werde ich es nochmal abschreiben. Ja, dann musst du es nochmal abschreiben. Ja. Und dann lese ich das? Ja. Und dann? Machst du Anmerkungen. Wieso eine Anmerkung? Na, das ist ja nun wieder noch was anderes. Naja, wenn du zum Beispiel hinschreibst, dass du das nicht verstehst da oder so, also wenn ich dann irgendwas hinschreibe, was irgendwie passiert ist und so, ich dann schreibe ich mal, verstehe ich nicht. Ja, genau. Kenne ich auch. Vielen Hintergründe. Kann ich besser. So ungefähr, habe genau. Ich ja noch nie gehört, glaube ich nicht. So Sachen. Ja, genau. Ja, also, na so, das könnte ich mir zur Not noch vorstellen. Und dann würdest du mir immer E-Mails schicken, jeden Tag oder wie? Nee, wahrscheinlich nee. Monatlich oder so. Ja, mach mal so Quartalsberichte, monatlich, genau. Und das ist in Ordnung, ja? Ja. Ach, naja, schreibst du schnell? Ja, logisch. Echt? Ja. Nee, kann ich mir so schnell lesen. Das ist lieber ein bisschen, schreib lieber ein bisschen vorsichtiger. Aber ich denke, sie sind, du bist studiert. Ja, aber das hat doch mit der Lesegeschwindigkeit nicht unbedingt zu tun. Ich denke, das ist total anstrengend im Studium und da muss man dann auf Zack sein. Ne, bin ich doch. Aber bin ich doch im Studium, sag mal. Ja, du bist doch jung geblieben, oder nicht? Ja. Siehst du. Aber das sagt das mal meine Augen. Die sind echt meine Augen. Machst du keinen Begriff? Das sind so faule Säue. Weil die wissen ja natürlich, wenn sie lesen müssen, dann müssen die mal von links nach rechts wieder zurück, ganz schnell zurück, schwupp, neue Zeile, wieder, schwupp, wieder zurück. Doch, die lassen sich Zeit, ey. Mensch, kann ich dir das wirklich anschauen, ja? Ja, das ist jetzt, weil du sagst, jung geblieben und anstrengend und so weiter, habe ich ja irgendwie gar nicht dagegen. Aber meine Augen, da trödeln die teilweise rum, du machst, das ist echt unglaublich. Mann. Naja, gut. Und du willst jetzt wirklich jeden Tag was hinschreiben? Ja, na logisch. Wie willst du denn das immer anfangen? Na, das habe ich mir schon vor 2 Jahren vorgenommen, dass ich das mache. Ehrlich? Ja. Weil aber... Sonst hätte man so Gedichte und so geschrieben. Und da habe ich gedacht, das muss irgendwann mal handtestet werden. Schreib was richtig. Schreib irgendwie interessante Beobachtungen. Und schreib vor allen Dingen Sachen, die dir interessante Beobachtungen. Du musst immer Entdeckungen. Du musst jeden Tag was entdecken. Sonst ist es doof. Ich bin aufgestanden, zur Schule gegangen, Mutti war wieder böse, mein kleiner Bruder ist kacke wie immer, das Fernsehprogramm taucht nichts, ich wurde sitzen gelassen, weil ich heute Abend weggehen wollte, dann ins Bett. Da wird man verrückt. Sondern ab jetzt musst du im Grunde total aufmerksam durch die Welt gehen. Du musst zum Beispiel schöne Autonummern feststellen. Ich habe vorhin gleich wieder eine gesehen, die hieß Mies. Fand ich total schön. Ich weiß ja nicht, wo kommt denn ein Auto her, was aus MI kommt, aber jedenfalls war das aus MI und dann -ES. Da habe ich mich gleich wieder erfreut. So eine Sache musst du jetzt entdecken. Schöne Straßennamen, Graffitis, seltsame Gesichter, sowas. Schaffst du das? Ja, logisch, gib mir Mühe. Okay, wie war denn dein Name jetzt überhaupt? Na, Tina, Mensch, Tina. Ja. Ich hatte schon mal angerufen, da hast du was nicht so Nettes gesagt. Also was habe ich denn da gesagt? Das war die Geschichte mit der Büroklammer auf dem Unterarm. Weil, ich weiß es, ich weiß es nicht mehr. Nee, bei mir hat sich das eingeprägt. Wo war damals, wo man anrufen konnte für ein Gedicht von Herrn Peter, oh Gott. Wawazinek. Ja, genau. Genau, bald ist ja wieder Weihnachten, da steht ja wieder da und dichtet hier. Ah, das ist ja großartig. Das ist toll, oder? Ja. Okay, aber heute gibt's ja auch schöne Gedichte. Von Ernst Jandl. Mhm. Kennst du Ernst Jandl? Nee, leider eine Lücke. Kennst du Ottos Mops? Kennst du nicht? Mm-mm. Aber jetzt kommt nicht Ottos Mops, der macht so immer schöne lustige Sprechlaut-Quatschedichte. Ernst Jandl. Mm. Okay, Tina, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, ich bedanke mich auch. Na, dann sei mal aber schön fleißig, ey. Das ist nicht einfach, jeden Tag was Vernünftiges zu schreiben. Ich Und wenn nichts passiert, dann lass es irgendwie 2 seltsame Sätze sein. Mm. Der Nebel stand wie ein Gangster an der Bushaltestelle. Okay. Okay. Tina, tschüss. Jetzt kommt Ernst Jandl und danach Ratatat. Achso, muss ich jetzt hier gleich nochmal zurückmachen, weil das heißt, weil in die Sendung drin passt, Talk von Ernst Jandl, ein kurzes Gedicht von Ernst Jandl, selbst geschrieben, selbst gesprochen, selbst vorgelesen, Talk. Bla bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla bla, bla bla bla, bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep bep, bep, bep, bla bla bla, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bla bla bla bla, bep, bep. So sieht die Sendung immer aus hier. Falsch, das hören wir gleich, Ratatat. Vorher hören wir was anderes, das passt vielleicht ein bisschen besser zu Tina, ist mir gerade eingefallen. Wenn ich den Song schon dabei habe, dann muss er an der Stelle auch zu hören sein. Tina, hör schon hin. Ach, dann kommen wir vorher schnell nochmal Ottos Mops von das wahrscheinlich bekannteste von Ernst Jandl. Das bekannteste Gedicht von Ernst Jandl, Ottos Mops, und dann Tina, Song für dich. Ottos Mops. Ottos Mops trotzt. Otto. Fort Mops, fort. Ottos Mops hopst fort. Otto, so, so. Otto holt Koks. Otto holt Obst. Otto horcht. Otto, Mops, Mops. Otto hofft. Ottos Mops klopft. Otto, komm, Mops, komm. Ottos Mops kommt. Ottos Mops kotzt. Otto, oh Gott, oh Gott. Argumentationsketten rasch auf den geworfen, um zu retten, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Verdüsterung durch Penetranz und Satzzeichen, Wahl im toten Tanz einer Welt, die sich selbst wie ein Traum liest. Hey Schriftsteller, ab in den Keller und dann macht es Batsch. Ausgespuckt und wenn dann alles hinguckt, mutig gegen den Strom geschwommen. Und wenn das alles nichts ist, dann antifaschistisch, tragisch, tragisch, tragisch auf den Hund gekommen. Und das letzte Lachen, die Schönheit der Sprache, die Literate, die Tassen auf den Pech, Pardon, auf den Pech. Und dann heißt es ja, dann heißt es Holzfällen, Holzfällen. Ja, dann heißt es Holzfällen. Der liebe Freunde, Holzfällen, ich weiß jetzt nicht, wann die spielen. Die spielen jetzt ja irgendwann in Berlin. Mensch, könnt ihr das selber rauskriegen. Im Franz-Club, wenn mich nicht alle täuscht. Im Franz-Club, die Aeronauten waren mit Holzfällen. Hey, Schriftsteller, ab in den Keller und dann Batsch. Hey Literaten, ab in die Karpaten. Bei mir ist dann immer der innere Zwang, ab in die Harten, aber stimmt so nicht, sondern ab in die Karpaten. Gut, wir können ja noch gleich ein bisschen hier lostelefonieren, oder? Soll ich mal die Telefonnummer sagen? Und zwar würde ich heute, jetzt halt hier mit eurem Raten, ey Kinder, ihr seid mir echt alle zu lahm. Können wir keine Ohrlicht machen. Das ist, wenn das hier warte, nicht ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche passiert dann auch praktisch nicht weiter. Geduldet euch, gleich kommt ist nicht schön, aber ist so. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo? Ja, hallo, hier ist die Stimme. Oh Mann, Birne, hör auf, ey, echt. Oh. Ich grüße dich ganz herzlich. Ja, spanndauernd. Ja. Ja, spanndauernd. Ja, spanndauernde Anrufe hier. Genau. Ja, wie geht's so? Man muss ja. Muss. Ich bin heute ein bisschen kürzer angebunden, merkst du mal. Ja. Wie sieht's aus? Na ja. Der Prokrastinist oder wie sich sowas auch immer nennt, ist an diesem Tag nicht erschienen. Echt? Ja, ich musste die Sache selbst in die Hand nehmen. Das habe ich gehört, aber da war es praktisch nichts zu hören. Ja. Es ist nicht besser geworden, ist nur total dumpf. Text nicht verbessert, ohne Gitarre. Ja, klar. Nur mitgesungen, wie beim Abwaschen. Nee, wie du das so Nee. Und ich war jetzt kurz angebunden, wie du merkst. Ja. Culture-Side-mäßig. Drüber singen, gitarrenmäßig dazwischen, pfeffern, Text hochverbessern, politisieren, radikalisieren. Ja, also konntest du nicht gebrauchen. Nee. Nee. Genau, habe ich in ein drittes Weltland geschickt, vielleicht brauchen die schlechte Musik. Ja, macht ja nichts. Ja, super, oder? Naja, was soll ich machen? Was ist das für ein politischer Zynismus, mit dem wir hier agieren? Ich hatte hier echt ein Problem gehabt. Das ist schön, aber weißt, Birne, den Satz musst du dir merken, wenn es um Kunst geht, Mühe jedem alleine reicht nicht. Ja, deswegen ja. Ja? So, das reicht vielleicht bei Handarbeit. Ja, das war Handarbeit. Ja, aber hätte Kunst sein müssen. So, Jung, ich hab hier gesungen, wo ich dachte, echt, die Bullen kommen hier langsam rein. Echt? Ja, Louis, ich hab hier so die Box hingestellt. Louis. Ich hab einen Ghetto-Blaster mir aus der Küche geholt. Also, auf der Kassette ist davon überhaupt ja nichts zu hören. Ich hab in den Ghetto-Blaster hinten in der Phonebox habe ich, weil ich kein Mikro hatte, darum hinket ja, habe ich einen Kopfhörer reingesteckt, das Ding habe ich als Mikrofon benutzt, dann habe ich die Anlage hier voll aufgedreht auf einen Lautsprecher. Ja, dann habe ich mein Bestes, die jedem, was das so gibt. Und dann habe ich da, was weiß ich, 60 Minuten lang ein und das gleiche Lied gesungen. Ich bin ein Spandauer und vom Allerfeinsten. Ei. Ja, und da hast du ein schönes Wochenende praktisch mit, wa? Na, das kannst du wohl laut sagen. Ja. Also ich meine, ein Lied ist ja alles schön und gut, aber irgendwann kann man das dann auch ja nicht mehr hören. Kollegonisch dafür ist dein Lied, ist dein Heim, dein Heimatlied. Ja, kannst ja umziehen. Ist ja auch schön gewesen. Gut, das glaube ich ja nun wieder nicht, dass es schön war, aber war schön gewesen, ist klar. Und die Geschichte, die da so zwischendurch gekommen ist, die hat dir wenigstens gefallen. Das hast du wenigstens verstanden. Das habe ich wenigstens verstanden. Ja, das ist weil akustisch natürlich alles nicht so sauber war. Wir wollen jetzt mal hier nicht so rumprivatisieren, sondern ich würde heute gerne eine Sendung über machen. Ja, also ich soll raten, was heute anders ist. Nee, nicht über. Ach, das habe ich schon abgegeben. Ach so. Ist egal. Das also ist mir, du bist also irgendwie, ich merke ja inzwischen halt hier eine komplette Rentnersendung. Und damit bin ich jetzt nicht, bist nicht du gemeint, sondern die anderen Anrufer. Ja, mach 16-jährige Rentner. Ich weiß. Die ist 18. Wie kann man eigentlich, na, das ist doch schon mal ein Ehrgeiz. Wie in einem Buch schreiben, nimmst einen Stift und ein Heftchen und schreibst. Du bist ja hier der Medienchef. Pass auf, wie kann man eigentlich ein Hörbuch, wie stellt man ein Hörbuch her? Naja, spricht man. Ja, meinst du, meine ganzen Bänder, das sind ja jetzt 60 Bänder. Ja. Wo du hiermit verewigt bist, bis zum heutigen Tag jetzt. Ja, dann such dir einen Produzenten, einen Jugendlichen hier unter den... Nee, so was heißt nur ein Produzenten. Ja, dann mach es selber auf dem Computer, schneiden, CD rausmachen. Naja, dann musst du dir irgendjemanden suchen, der sowas hat. Weißt dem du vertraust. Dem würde ich alle meine Bänder dann zusenden und dann würden wir eine Riesen-CD da machen, aber ist ja auch egal. Naja, gut. Junge, ich wollte nur wissen, ob du damit was anfangen konntest, also du sagst... Ja, antwortet habe ich, wa? Du konntest damit nichts anfangen. Du hast das Band weggeschmissen oder was auch immer, aber die anderen Bänder hast du behalten. Die anderen habe ich behalten. Und daraus machst du denn irgendwann mal zu deiner Jubiläumssendung dazu was? Meinst du eine Best-of? Ja, 1, 2, 3 Teiler. Genau. Na, muss ich mal sehen. Okay. Gut. Birne, vielen Dank für deinen Anruf. Und Kuttner, du bist der Bruder im Geiste, wisst ihr auch. Okay, oh und Gott, wollen wir nicht hoffen, danke. Ich grüße alle meine Fans. Oh, übrigens habe ich letztens so ein ich weiß nicht, der war 60 Jahre. Ah, sprich nicht weiter, ja? Ey, ein Fan von mir. Ja. Den habe ich getroffen bei KenFM. Ei, ei, ei. Ich grüße den alten Mann. Ja, hat er so 3 Punkte auf dem Arm? Naja, okay, tschüss Birne. Hier kommt schneller mal Ernst Jandl und dann endlich Ratatat. Die Tassen. Bitte stellen Sie die Tassen auf den Tisch. Pardon. Stellen Sie die Tassen auf den Tisch. Pardon. Die Tassen auf den Tisch. Pardon. Auf den Tisch. Pardon. Nehmen, nehmen, nehmen Sie sich. Nehmen Sie sich eine. Nehmen Sie sich eine Tasse. Eine Tasse. Danke, danke. Ein Stück Zucker. Zwei Stück Zucker. Drei Stück Zucker. Danke, circa 2 Stück Zucker. Fallen, fallen, hinuntergefallen. Auf den Teppich. Nein, nur der Henker ist weg. Pardon, bitte, bitte. ergattert hat. Ein lässer Name, wenn man aus New York kommt. Ladies and Gentlemen, in unserer Reihe Jugend forscht, schon wieder an der elektrischen Gitarre, präsentieren wir Ihnen drei hoffnungsvolle Nachwuchswissenschaftler aus New York mit dem Gitarrensound des Jahres. Fritz präsentiert We Are Scientists. Dienstag, 21. November. Ab 21 Uhr im Fritz Club im Postbahnhof, direkt am Berliner Ostbahnhof. We Are Scientists, live in Berlin. Mehr Infos, fritz.de. Are we not all irgendwie scientists? Fritz. Und das hört man. Um 22.34 Uhr. Fritz, Info. Nachrichten. Mit Grisha Sedelke. Oh, der News-Summenregler. So, start nochmal. Der Volkswagen-Konzern steht vor einem Führungswechsel. Wie das Unternehmen am Abend in Wolfsburg mitteilte, wird Vorstandschef Pischitz-Rieder zum Jahresende ausscheiden. Nachfolger soll der Chef der VW-Tochter Audi Winterkorn werden. Die Entscheidung im Präsidium des Aufsichtsrats sei einvernehmlich gefallen. Über Gründe wurde nichts bekannt. Arbeitgeberpräsident Hund hat dazu aufgerufen, deutlich mehr als bisher in die Bildung zu investieren. Auf dem Arbeitgebertag in Berlin appellierte Hund an die Politik, die aktuelle Unterschichtendebatte ernst zu nehmen und Konsequenzen zu ziehen. Ohne eine bessere Bildungspolitik würde die Zahl der Menschen steigen, die nicht mehr zu integrieren seien. Der italienische Medienkonzern Mediaset des ehemaligen Ministerpräsidenten Berlusconi will das größte deutsche TV-Unternehmen Pro7Sat1 für das Unternehmen Pro7Sat1 ein unverbindliches Kaufangebot vorlegen. Das teilte Mediaset nach einer Sitzung des Aufsichtsrates mit. Bisher ist die deutsche Senderkette mehrheitlich im Besitz einer Investorengruppe um den US-Milliardär Saban. Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Café in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Abend mindestens 17 Menschen getötet worden. Wie Sicherheitskräfte und Ärzte weiter mitteilten, erlitten etwa 20 weitere Personen Verletzungen. Der Anschlag ereignete sich in einem schiitischen Viertel Bagdads. Es dürfte eine Vergeltungstat für den Beschuss eines sunnitischen Viertels gewesen sein, bei dem es zuvor laut Polizei 7 Menschen das Leben gekostet hatte. Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga entschied Werder Bremen das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:1 für sich und bleibt damit Tabellenführer. Die weiteren Ergebnisse: Borussia Dortmund gegen Alemannia Aachen 0:0, VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV 2:0 und Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg 1:2. Und Basketball: Im Basketball ULAB Cup hat Alba Berlin in der Max-Schmeling-Halle gegen den bulgarischen Meister aus Sofia mit 78:61 gewonnen. Wetter, nachts bleibt es trocken und die Temperaturen sinken auf 5 bis 2 Grad. Morgen ist es dann erstmal neblig, später heitert es auf. Nur in der Prignitz ist es weiterhin stärker bewölkt. Es werden so Temperaturen um die 14 Grad. Verkehr. Der Verkehr Fritz A100, Berlin Stadtring, Wilmersdorf Richtung Neukölln. Der Tunnel Ortskern Britz ist gesperrt, noch bis heute, morgen früh um 5. Dann haben wir die A10 östliche Berliner Ring Schwanebeck Richtung Spreeau. Dort gab es zwischen Hellersdorf und Rüdersdorf einen schweren Unfall. Die Richtungsfahrbahn ist komplett gesperrt. Letzte freie Ausfahrt ist Berlin-Hellersdorf. Dann haben wir Reinickendorf. Der Kurt-Schumacher-Damm ist in Richtung Charlottenburg zwischen Kurt-Schumacher-Platz und der A105 gesperrt. Und ab Mitternacht ist dann der Tunnel Flughafen Tegel für anderthalb Jahre wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Wir wünschen euch trotzdem eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Tohu wa bohu. Hu. Bo, hu, bo, hu, bo, otto, bo, otto, bo, oho, bo, o, baba, baba, tobaba, tobaba, tohubaba, tohubaba, tohubababa, tohubababa, tohubabobaba, tohubabobaba, tohubabohubaba, tohubabohubaba, tohubabobaba, tohubababa, tohubaba, tobaba, baba, oha, oha, oha, uhu, oho, tot, tut, tat, tot, tu, tot, tu, tat, tu, tot, tu, tat, tu, tot, tu, tat, tu, tot, tu, tat, tu, tot, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tot. Hut ab, Hut ab, Hut ab. Oh, oh, oh, oh, oh, Avatar, Avatar, Avatar. Keiji Terauchi, so ein japanischer Virtuose klingt jetzt irgendwie ein bisschen scheiße. Gitarrenbesessener aus den frühen 60er Jahren, die haben so entweder erste Beatles-Konzert oder Yardbirds oder irgendwie sowas in Japan gehört und dachten, geil, jetzt spielen wir selber Gitarre und haben dann durchaus auch eine Platte mit so lauter klassischen Melodien, Säbeltanz, ungarischer Tanz und so den ganzen Kram gemacht. Hier war und durchaus fast punkisch. Punkistisch war es Beethovens für Elise Takeshi Terauchi für Elise. So. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Mach ich. Ich würde ja sehr gerne mit euch überreden. Also, weil alle reden jetzt über Unterschicht zum Beispiel. Und von daher dachte ich, muss man jetzt mal auch ein bisschen irgendwie Deutschland wieder nach vorne bringen. Optimismus sein. Und zum Beispiel erstmal fragen, ob es jetzt unter euch Leute gibt, die, sagen wir mal, übermotiviert, übervorsichtig, überreizt, überlegt, was weiß ich, irgendwie über sind. Wenn da Überisten unter euch sein, oder also sagen, wo man sagen kann, mein bevorzugter Überzustand ist der, überarbeitet zu sein, oder mein bevorzugter Überzustand ist, übernächtig zu sein, oder seltsamerweise bin ich, mein Chef glaubt's mir nicht, aber eigentlich immer übermotiviert. Also wenn man jetzt wissen, dass man ungefähr sich in dieser emotionalen, psychischen Situation befände, oder in einer vergleichbaren oder in einer ganz anderen, die aber mit über anfängt, die Vorsilbe über vorne weg hat, dann kann man hier anrufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau. Man kann sich zugleich auch an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam, 70 97 330. So, wer jetzt also irgendwie über Hallo? Hallo, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo, wer bist du denn? Ich bin Martin, hallo. Martin, hallo Martin. Jo, wo würdest du, ja? Mir ist da gleich dazu eingefallen. Eigentlich das beste Thema dazu ist doch, ich überlebe. Du übernimmst? Ich überlebe. Ich überlebe? Ich überlebe. Ja. Das allerbeste Thema ist dazu, ich überlege. Nee, nicht ich überlege, ich überlebe. Ich lebe quasi. Nee, Leben ist was anderes als Überleben. Überleben ist ja jetzt gewissermaßen gerade so, die Oberkante der Unterlippe über die Wasseroberfläche zu halten. Das ist Überleben. Leben ist da sitzen, einen Caipirinha in der Hand, die Sonne brutzelt auf dem Bauch und vor allem liegt der Swimmingpool. Das ist Leben. Naja, und das aber jetzt gewissermaßen, ja, und das andere ist bei einer Wassertemperatur von 17 Grad quasi so gerade so dastehen. Das wäre Überleben und sich warme Gedanken machen. Das ist jetzt aber nicht die Situation, unter der du leidest, oder? Du hast jetzt keinen Hunger. Du schläfst nicht unter der Brücke. Nee, dein Kinderzimmer ist beheizt und Mutti macht die Wäsche, oder? Nee, Mutti macht nicht die Wäsche. Ja, aber Hunger hast du dann so pizzamäßig. Pizza, Pommes, und Schokolade. Cola, Schokolade. Und das denkst du jetzt, überleben? Naja, ich denke mir das so. Fühlst du dich richtig jetzt quasi wie so ein Einzelkämpfer, wie ein Partisan? Ja, ja. Der sich jetzt durch den Schokoladenberg durchfressen muss, oder wie? Der jeden Tag neue Herausforderungen stellt und ins Leben startet. Welche sind denn deine Herausforderungen, sag mal? Na, quasi Geld einteilen und arbeiten lernen. Sag mal, Geld einteilen? Das heißt, Geld ist da, du musst es jetzt nur einteilen? Ja. Das ist eine irre Herausforderung. Ja, das denke ich auch. Ja. Da bräuchtest du am besten, wenn man dir da eine Hortnerin zur Seite stellen würde, oder? Oder irgendeine andere Erzieherin oder sowas. Nee, mehr Geld. Nee, mehr Geld nicht. Mehr Geld hilft ja nicht beim Einteilen. Nein, das stimmt ja nicht. Dann müsstest du dir mehr Geld einteilen. Kannst du dir vorstellen, dann würde er wahrscheinlich noch mehr Arbeit machen. Insofern ist es echt besser, man stellt dir ja jemand, irgendeine Mutti an der Seite. Die nee, ein bisschen danke. Dafür nee, sorgt, dass du jetzt Geld einteilen. Dass du dir dein Geld einteilst. Mein lieber Scholli, du zeichnest ja wieder ein Bild des Schreckens, was junge Menschen betrifft. Ja. Das ist dir so ja nicht aufgefallen, oder? Ich denke auch. Nee, na, pass mal auf. Du dachtest jetzt, du stehst früh auf. Ja, und? Na, ist das schon. Das heißt, du hast gelegen. Das heißt, du hast die ganze Nacht geschlafen. Wie lange schläfst du ungefähr? Na, diese Woche habe ich nicht wirklich. Naja, so grundsätzlich, die in der Nacht im Durchschnitt. Wie viel? Im Durchschnitt, na, pro Woche. Na, so normalerweise pro Nacht, nicht pro Woche. Pro Nacht. Boah, sag mal, man berechnet ja immer die Wochenschlafzeit, oder wie? Pro Tag, naja, wissen nicht, 5 Stunden. Fünf Stunden? Gib doch nicht an, wann musst du morgen aufstehen? Um 4. Warum musst du um 4 aufstehen? Na, weil ich auf Frühschicht muss. Das heißt, dann musst du in 10 Minuten ins Bett gehen, um 5 Stunden zu schlafen? Ja, so in etwa, genau. Was machst du denn? Na, ich telefoniere. Nee, morgen früh um 4. Ach so, na, dann quäle ich mich aus dem Bett. Ja, dann werde ich mich langsam aus dem Bett beheben. Ja, langsam aufstehen, noch vielleicht machst du einfach ein bisschen Tempo. Ja, dann mach ich. Dann hast du schon Zeit gewonnen. Dann werde ich mich ins Bad begeben und dann bin ich nachher. So, im Grund, sagen wir mal so genau, wollte ich es jetzt halt nicht wissen. Ungefähr, was ist denn der eigentliche Grund, der dich dazu bringt, früh um 4 aufzustehen? Na, weil ich auf Arbeit muss. Weil ich, was arbeitest denn du? Was ich arbeite? Ja. Ich arbeite Azubi. Ah ja. Und bis wann geht es dann? Das geht dann bis um 2. Bis um 2? Das heißt, ja, du bist nachmittags um 2 praktisch zu Hause? Nee, da bin ich, bis um 2 bin ich auf Arbeit. Also gut, dann bist du 2:30 zu Hause. Ja. Ist ja schräg, 2:30. Ja, 2:30. Das heißt, du hast jetzt quasi, du bist heute auch um 2:30 zu Hause gewesen. Ja. Jetzt haben wir 11:30. Das heißt, du hast die letzten 8 Stunden praktisch total frei gehabt, nichts weiter zu tun gehabt. Ja. Außer eben Geld einteilen, Geld umverteilen, Stullen selber schmieren wahrscheinlich, wenn Mutti nicht da war. Ja. Also direkt, dass du jetzt einer bist, der so überlebt, würde ich dir an der Stelle nicht glauben. Oh. Kannst du verstehen, oder? Nee, weil man sich unter Überleben vielleicht doch was anderes vorstellt. Naja klar, weil du denkst, ich kriege Geld, ich sitze dann zu Hause, mache nichts, dann. Naja, dann du teilst dir das ein, denke ich, oder? Du teilst dir dein Geld ein. Hast sicher deine Mühe damit, bist 8 Stunden beschäftigt, aber immerhin. Und genau da liegt das Problem, das mache ich eben nicht. Sondern ich gebe das Geld aus, wo ich es ausgeben kann. Also weil du dir nicht einteilen kannst. Ja. Naja, siehst du, gut, musst du lernen. Naja, ansonsten, wenn du mehr Geld hättest, würdest du ja auch ausgeben. Ich schätze mal auch, ja. Es gibt doch keine Obergrenze. Nee, wenn man sich alles kaufen kann. Siehst du? Dann würdest du dir auch alles kaufen. So. Genau. So. Das nennst du jetzt Überleben. Überleben. Geld einteilen. Ja, ach Mann, vielleicht solltest du dir doch eine Freundin suchen, die vielleicht 15 Jahre älter ist und ein bisschen Lebenserfahrung hat. Dass sie dir erstmal so ein bisschen dich in die Grundzüge des eigenen Haushalts einführen kann. Das quasi scheint mir doch ein recht schöner Vorschlag zu sein. Jo, quasi auf alten Füßen lernt man zählen. Der durchaus auch praktisch ist. Jo. Genau. Den Spruch hast du von Tokyo Hotel. Echt? Mein lieber Freund, genau, echt, natürlich, echt? Na klar, ja. Siehst du? Mein lieber Freund, siehst du? Von mir kannst du nichts vormachen. Wollen die sowas raus? Dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, würde ich sagen. Jo, wir sind ja ungefähr dein Alter, wa? Tschüss! Hause. So. Wir telefonieren gleich weiter zum Thema über. Kinder. Da lasst euch mal was einfallen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. 16 Jahre, Südostbahnhof. Was soll der machen? Südostbahnhof, 16 Jahre. Was soll der Bursch, was soll der machen? 16 Jahre Südostbahnhof, was soll der machen, der Bursch mit seine 16 Jahre? Thank you. I Hate Myself heißt die wunderbare Band mit einer Platte von 97, 10 Songs. Und das war, wie hieß der Song hier? Conversation with Dr. Suicide, ja. Etüde in F. Genau, hören wir danach. Wir telefonieren hier erstmal langsam los, oder? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So Unterschicht werden ist nicht schwer, Unterschicht sein dagegen sehr. Wir reden heute, von daher genau, dachte ich, reden wir mal über. In welchem Überzustand befindet ihr euch? Seid ihr eher übermotiviert, übervorsichtig, überreizt, überarbeitet, überlegen? Oder wer sich selbst als irgendwie überbefindlich apostrophieren kann, kann gern hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Die andere Möglichkeit ist der halbautomatische Anrufbeantworter. Wenn halbautomatische Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam. 70 97 330. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Oh, du klingst aber weit weg. Ja, ich bin der semikapitalistische Mark aus der Creme als Launen. Du bist wo? In Frankfurt am Main. In Frankfurt am Main? Ja. Du klingst, als ob du aus Dubai anrufen würdest. Doch was. Ja, klopf doch mal aufs Telefon, vielleicht liegt's daran. Nimm mal. Ja, das klang gut. Ja, aber besser klingt's ja immer noch nicht. Okay. Aus Frankfurt am Main, na das ja. Ist doch auch schön. Und vorher aber Nauen, oder wie? Ja, exakt. Och Mensch, da hat sich aber weit in die Ferne verschlagen, oder? Aber richtig. Ja? Und was war? Natürlich die Arbeit. Der Versuch, dem drohenden Unterschichtdasein zu entgehen. Sozusagen. Und, wie ist denn die Arbeit? Ja, ganz nett, das Studium ist auch schön. Aber was machst du? Studierst eigentlich? Er ist jetzt zur Ausbildung integriert. Ja. Ich mache so nebenbei, also eigentlich mache ich Bankkaufmannlehre. Aber nebenbei studiere ich noch so einen verschimpften Bachelor. Ja. So, naja, aber Bankkaufmann ist ja in Frankfurt am Main recht praktisch, oder? Ja. Aber es ist halt extrem günstig, dass ich halt nebenbei noch ein Studium habe und im 7 Semestern dann sowohl die Lehre als auch diesen Bachelor-Titel habe. Und wie lebt sich so in Frankfurt am Main, wenn man das jetzt mal vergleicht mit Nauen? Es ist verdammt teuer. Sogar deine Show in Wiesbaden ist um 6 Euro teurer als in Berlin. Echt? Ja. Siehst du? So ist das Leben. Kann ich aber auch nichts für. Nee, das stimmt. Kann ich auch nicht voll. Ja, dafür kriege ich weniger Geld als in Berlin. Das ist natürlich auch scheiße. Das ist irgendwie auch lustig, bitter. Dass du mir nachreist und in Wiesbaden deine Show machst. Ich genau. Auf jeden Fall besuchen. Und so, und wann war das? Ich weiß das schon wieder ja nicht mehr. Du weißt es ja aber. Am 24. und 25.11. Na ja, dann sagst du schon weiter, dass wir da nicht später alleine sind, wa? Ja, ich habe ja schon fleißig Werbung gemacht. Ja, na das ist doch schon mal was. So, aber das Thema heute ist ja, wann ist es in Wiesbaden? Am 24. und 25.11. 24. und 25.11., stimmt, da sind Videoschnipsel in Wiesbaden. Och ein Ding. Wie weit ist es weg von Frankfurt? Ist nicht so weit, wa? Nö. Also Semesterticket reicht bis dahin. Gut. Sag mal, eigentlich mache ich ja wirklich ja heute gerne überreden. Jo. Wie würdest du denn deinen Zustand mit der Vorsilbe über charakterisieren? Wie jetzt dir, bist du eher übermotiviert? Motiviert bin ich sehr sogar und daraus folgt mein Überproblem. Und zwar bin ich dermaßen übermüdet. Übermüdet? Warum denn das? Ja, es zeigt sich zum Beispiel darin, dass ich heute Morgen um 10 vor 8 aufgestanden bin. Dann du hast ja eben gehört, den angeblichen Überleber. Mhm. Der muss ja um 4 aufstehen. Ja, aber das ist am 2 schon zu Hause. Das ist bei mir gerade mal die Mittagspause zu Ende. Ach so, das stimmt. Dann bist du mal zu Hause. Eieiei. Das hört sich ja gar nicht gut an. Vor allem, wenn man Ich glaube, wir müssen jetzt an der Stelle doch das Gespräch beenden. Was? Ja. Ja, jetzt geht's gerade wieder. Was war denn mit deinem Telefon? Keine Ahnung, ich stehe die ganze Zeit rum und... Ja, manchmal hing ich tagelang am Fenster rum. Sozusagen. Genau. So übermüdet ist dein Grundzustand. Ja. Das ist ja schön. Vielleicht schaffen wir jetzt ja heute wieder so eine Art Psychogramm des Überdaseins hier, potenzieller Fritzhörer zu entwerfen. Wir haben jetzt einen Überlebenden gehabt und einen Übermüdeten. Mhm. Der bist du. Bist du dran? Dann würde ich mal sagen, danke ich dir für deinen Anruf. Ja, eine Frage noch. Ja? Und zwar, hat man irgendwie eine Chance, dich in Wiesbaden mal so zu treffen, auf dem Wegchen oder so? Ja, auf dem Wegchen nicht. Ich stehe ja dann auf der Bühne und danach stehe ich auch noch auf der Bühne. Dann kommst du und einfach davor? Hin und sagst, Tag. Jo, also ja, davor sitze ich auch irgendwie rum, aber muss mir mal Gedanken machen. Also eher danach anquatschen. Ja, ja. Alles klar. Okay. Na dann, bis zum 25. Ne? Genau, vielen Dank für den Anruf. Bitteschön. Tschüss. Tschüssi. So, dann hören wir uns jetzt mal vielleicht den Halbautomaten, Zusammenschnitt der letzten Sendung an, oder? Aber ich würde sagen, nichtsdestotrotz haben wir hier schön mit Ernst Jandl angefangen. Machen wir mit Ernst Jandl weiter. Ernst Jandl, Zusammenschnitt der letzten Sendung und dann geht's weiter zum Thema über. Lasst euch was einfallen. Warte, das ist hier ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Etüde in F. Eile mit Pfeile, eile mit Pfeile, eile mit Pfeile durch den Falt. Durch die Füste, durch die Füste, durch die Füste bläst der Find. Pfahlfischbauch, Pfahlfischbauch. Eile mit Pfeile auf den Fellen feiter Meere. Auf den Fellen feiter Meere, eile mit Pfeile auf den Fellen. Pfahlfischbauch, Pfahlfischbauch. Eile mit Pfeile auf den Fellen feiter Meere, feiter Meere. Pfahlfischbauch, Pfahlfischbauch. Feenfertig Fieder sehen. Pfahlfischbauch, Pfahlfischbauch. Feenfertig Fieder sehen. Feenfertig Fieder sehen. Pfahlfischbauch, feenfertig Fieder sehen. Pfahlfischbauch, Pfahlfischbauch. Ach, die Heimat! Ach, die Heimat, feenfertig Wiedersehen, ist so feit. Der asoziale Start in die Zukunft, 60. Teil. Hallo, mein Name ist David, ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch, das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken, was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also gingen wir zu Bernds kurz vor der Eröffnung stehenden Kneipe, dem Hartz-IV in Charlottenburg, das auch hier neuer Arbeitsplatz werden sollte, hackten allerlei toller Geschäftskonzepte für den Laden aus und beobachteten zuletzt wie bei einer Razzia in einem Tabakwarengeschäft, das sich nur ein paar Häuser weiter befand, unser alter Kumpel Wolle von der Polizei abgeführt wurde und wir überlegten, dass Jürgen ihn von uns in dieser Situation wohl am besten trösten könnte, weil er als Ostler statistisch zu 25% der Unterschicht zuzuordnen war. Das ist doch Unterschicht. Wir sagten aber zum Beispiel, dass Wolle nicht eigentlich auch Unterschicht ist. Nein, kann nicht sein. Wieso? Naja, ist aus dem Westen, kommt aus gutem Hause. Also erstmal nichts, worüber zu klagen wäre. Ja, und wird aber offensichtlich gerade kriminell. Hm, aus Geldgier. Ja, na klar. Das ist natürlich typisch Oberschicht, logisch. Achso. Naja, wobei, wer weiß. Rufen doch jetzt einfach mal an, Jürgen. Den Typen anrufen, never! Wieso jetzt auf einmal nicht? Ja, das ist eine Arschgeige. Ja, aber bisher ist ihm noch nichts bewiesen. Genau, hat man nicht so eine große Klappe hier. Ja, warum nicht? Also, sie kann es mir erlauben, hin und wieder mal große Klappe zu riskieren. Ach, du spinnst doch. Komm, jetzt ruf ihn an. Lass uns abends telefonieren. Nein, jetzt. Gut. Na bitte, es geht doch. Bin ja mal gespannt, ob er in Untersuchungshaft sitzt oder sowas. Tja. Na, darum geht's ja nicht. Naja. Hallo Kuttner, ich bin's, Wolle. Hallo! Ich wollte mal. Mir leid, ein bisschen Stotter. Das liegt daran, weil ich so ein bisschen. Wie heißt das nochmal? Erkältungstee getrunken habe. Mhm. Ich wollte mal fragen, was denn eigentlich los ist. Ich weiß nicht, an was das lag. Jedenfalls kam hier die Polizei einmarschiert. Ja. Und ich hatte auch einen Gast. Jedenfalls haben die mir unterstellt. Ja, aber ist doch schön, wenn man unter Menschen ist, oder? Dass mein Gast. Der angeblich mit dem Messer auf den Nachbar zugegangen ist. Und das stimmt ja nicht. Ja. Und was machst du denn da, lieber Freund? ein riesen Tamtam hier bei mir in der Bude. Die Polizei, die haben mich auch in Handstellen genommen und ich muss das Radio ausmachen. Ah. Haben sie mich zu der Blutsenkung gefahren. Ich weiß ja nicht, in der Perleberger Straße. Also Polizei, die Goldene Acht, ich weiß nicht, was das bedeutet. Kennst du das, Goldene Acht? Nee. Du bist ja kein Bandit, Kuttner. Genau. Wenn man verhaftet wird, dann kriegst du die Goldene Acht. Jedenfalls, ich will jetzt kurz und knapp machen. Dann haben wir eine Blutsenkung gemacht. Mein Kumpel hat 1,9 Promille gehabt und ich habe 2,4 Promille gehabt. Na, ist eine gute Leistung, sagt ihr. Und dann? War ich im Krankenhaus und habe so eine, ich weiß ja nicht, wie ich das dir erklären soll. Ich habe so eine, wie nennt man das? Entgiftung nennt man das. Echt? Das heißt Entgiftung, wenn man so viel Schnapsflaschen trinkt, weißt du? Ja. Also wenn man... du weißt ja, Alkoholmissbrauch. Ja. Jedenfalls war ich im jüdischen Krankenhaus und habe mich entgiften lassen. Aber da haben sie auch festgestellt, das liegt nicht am Alkohol, sondern das liegt an den Nachbarn, haben sie festgestellt. Aha. Also ich bin nicht Alkoholiker, sondern ich bin auch psychisch krank, sondern das ist einfach die Umgebung. Aber du klingst, wie wenn du Trost brauchst. Also Trost hatte ich zum Beispiel... nicht den Jackpot geknackt habe am Wochenende davon 37 Millionen Euro oder was. Okay, 37 Millionen im Jackpot zu gewinnen, ist auch nicht schlecht. Aber jetzt. Ich sag jetzt mal was ich total ungerne sage und total selten sage, was meine Art eigentlich nie ist. Aber das muss, glaube ich, an der Stelle mal gesagt werden. Arschloch! Jürgen! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Der asoziale Start in die Zukunft. Nächste Woche Zusammenfassung aller bisherigen Teile. Genau, wollte ich gerade sagen. Aber Arschloch wollte ich nicht sagen. Wolle, das war David, kann ich auch nicht dafür. Echt, ist alles nicht meine Schuld. Nächste Woche 3 Stunden lang nur Zusammenschnitt der Zusammenschnitte asozialer Staat hier auf Sendung. Good, he's paid attention. Modern Lovers Live. When I was a 5-year-old, I saw a 5-year girl walking. And in my heart a little bell was tolled and a little voice said, Kugelhagen, Kugelhagen. Now you don't know what that word means, nor I, the man now talking. But when my heart had found a queen, a little voice did say, so long forgotten was that word, so long that lock unlocking. But once again that little word is heard because of my little Kugelhagen. Well, Kugelhagen, do you like that sound, dear? Kugelhagen, I don't know what it means either. Kugelhagen, my heart has found a queen, my little Kugelhagen. Well, Kugelhagen, a word from years ago, I've heard it now again. Kugelhagen, my heart has found a friend, and my little Kugelhagen. Well, my little Kugelhagen, you know you got my heart talking. Kugelhagen, Kugelhagen, in my heart, and I love you, little Kugelhagen. And I've been walking long a year, and dear, I'm tired of talking. So come on, honey, and listen here, and be my little Kugelhagen. I've been walking hill and dale, through vale and valley walking. So come on, honey, and read your mail, and be my little Kugelhagen. Well, Kugelhagen, do you like that sound? Kugelhagen, I don't know what it means. Kugelhagen, my heart has found a queen, my little Kugelhagen. Well, Kugelhagen, a word from years ago, Kugelhagen, I've heard it now again. Kugelhagen, my heart has found a friend, my little Kugelhagen. Well, my little Kugelhagen, you know. Well, you got my heart talking, and Kugelhagen, Kugelhagen, in my heart, I love you, little Kugelhagen. I've been walking long a year, and dear, I'm tired of talking. So come on, honey, listen here, and be my little Kugelhagen. And I've been walking hill and dale, through vale and valley walking. So come on, honey, and read your mail, and be my little Kugelhagen. Let it rock now. Kugelhagen, Kugelhagen, in my heart. Kugelhagen, Kugelhagen, in my heart. Kugelhagen, Kugelhagen, in my heart. My little Kugelhagen, well now. Kugelhagen, Kugelhagen, I love you. Kugelhagen, Kugelhagen, I love you. Kugelhagen, Kugelhagen, I love you, my little Kugelhagen. one more time. Guggenhagen, Guggenhagen, I love you. In my heart, Guggenhagen, Guggenhagen, in my heart, my little Guggenhagen. One more time. Guggenhagen, Guggenhagen, in my heart. In my heart, yeah, in my heart. One more, one more. I love you, Guggenhagen, Guggenhagen. I love you, Guggenhagen, Guggenhagen. I love you, my little Guggenhagen. Jonathan Richman und die Modern Lovers live. Jonathan Richman, ja, so ein Star, so ein Liebling der Londoner Punk-Szene hier in einem Live-Konzert von 1977, genau in der Zeit, als der Punk irgendwie ganz oben war, wurde er da mit so seltsamen Liedern, von denen man mit Worten, von denen er selber nicht weiß, was sie bedeutet, wie ihm das Wort My Little Guggenhagen gefeiert, kann man sagen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir telefonieren ja heute ein bisschen über. Warte, ich weiß, das ist nicht so leicht, das ist ein bisschen selbstreferenziell, aber... Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wir können ja nicht immer nur... Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist Flori. Flori. Oder ich habe mal eine Frage. Ja, vollkommen. Sonnabend meine Eltern Silberhochzeit. Super, super. 25 Jahre? 25 Jahre. Mein lieber Scholli, wie alt bist denn du? 20. Na, haben sie sich aber echt Zeit gelassen, oder? Ja, müssen sie aber nicht. Naja, nee, aber ich meine, haben wahrscheinlich die ersten 5 Jahre einen Hund gehabt und dann gesagt, ach, Kind ist doch besser. Na, und davor noch eine Katze. Davor noch eine Katze? Nee, ich hab mal eine Frage, was ich da machen könnte. Bisschen ohne feiern. Vielleicht würdest du mal versuchen, dich nicht zu betrinken. Ja, so ein kleines Programm machen oder so. Du willst ein kleines Programm machen? Ja, na, irgendwie so ein Spruch. Na, mach doch. Na, aber was? Na, kein Spruch. Kannst du Gitarre spielen? Nee, in City. Was City? Na, City. Was ist das? Na, ist der östliche Punkt von Brandenburg. Ob du Gitarre spielen kannst, habe ich gefragt. Na, Lied singen, City. Kannst du? Na, ja, klar. Na, dann mach das doch. Ja, aber nee. Nee, aber das war jetzt ja auch nicht die Frage, ob du Lied singen kannst, sondern ob du Gitarre spielen kannst. Ja, mein Vater, ich komme aus Sachsen-Anhalt. Ja, aber kannst du Gitarre spielen? Nee. Das hört man doch, dass du aus Sachsen-Anhalt kommst. Wie bitte? Na, woher wisst du das, dass ich aus Sachsen-Anhalt? Na, das hört man. Nee, aber ich wollte fragen, was ich für einen Spruch machen könnte. Durch auch eine gewisse Stützigkeit der Begriffe, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, klar, sicher. Ja. Wer kannst du denn Gitarre spielen? Nee. Nee. Ja, das ist deine Antwort. Dazu haben wir jetzt aber eine Viertelstunde gebraucht, um die aus dir rauszupressen. Das ist eigentlich traurig. Ja, natürlich ist es traurig. Das ist irgendwie Sachsen-Anhaltinisch, oder? Ja. Nee, aber was können wir machen da? Na, ich würde dir den Vorschlag machen. Du gehst in so ein Spielzeugladen und kaufst dir eine kleine Blechtrommel. Und denn? Na, dann hast du erstmal eine Blechtrommel. Ja. Und dann reimst du gewissermaßen ein Gedicht auf deine Eltern. 25 Jahre lang. Ja. Und dass sie dir 25 Jahre lang keine Blechtrommel geschenkt haben. Ja. Und dass sie wahrscheinlich gewusst haben, warum. Weil es natürlich einen unerträglichen Lärm macht. Ja, versuch, ich und dass du jetzt aber auch so rücksichtsvoll warst, dir 25 Jahre lang selber keine Blechtrommel zu kaufen, sondern jetzt erst ihr 25-jähriges Hochzeitsjubiläum zum Anlass nimmst, ihnen einen Blechtrommelsong vorzutragen und das wird das erste Mal und das letzte Mal sein. Das ist eigentlich cool. Und darüber werden sie sich total freuen, insbesondere über die Bemerkung, dass es angeblich möglicherweise das letzte Mal sein wird, wenn du verstehst, was ich meine. Naja, klar. Aber ich habe dazu so ein eigentlich kleines Trauma eigentlich. Was für ein Trauma? Weil ich nämlich immer mit Kochlöffel auf dem Mülleimer umhänge. Siehst du, genau, das ist natürlich genau, das kannst du ja dann in deinem Blech, in deinem Blechtrommelgedicht normal erzählen. Na, kennst du noch diese Blechmülleimer? Ja. Ja, klar, aus Sachsen-Anhalt. Naja, klar, und dann hast du dazu so diese Kochlöffel aus Sachsen-Anhalt. Ja, jetzt müssen wir bloß einen Reim auf Trommel finden. Bommel, ja. Bommel zum Beispiel, Bommel. Oder... Na, Bommel ist gut. Ich habe nämlich eigentlich keinen an der Bommel und davon singe ich jetzt in diesem Lied mit meiner Blechtrommel. Also ja, ist jetzt ein bisschen eher ungeschickt, aber und jetzt, mit dass du die keinen an der Bommel hast, glauben sie dir auch nicht. Aber trotz, aber verstehst du, das reimt sich wenigstens erstmal. Also wir haben ja heute. Werden wir? Heute, ja, meine Eltern und ich, also jetzt Nachbarn und so kamen noch rüber, wir haben heute den Hochzeitstag gefeiert. Heute gefeiert? Naja, klar. Ja, ich denke erst demnächst. Ach, heute? Ja, du musst es heute noch machen. Nee, also heute zu Hause so. Und sondern dann richtig in eine Kneipe. Naja, dann hast du da noch ein bisschen Zeit, ja, eine ordentliche Blechtrommel zu kaufen und einen ordentlichen Holzlöffel. Ja, den Holzlöffel habe ich zu Hause. Na, den hast du zu Hause, na siehst du, sag ich doch, man hat einen Holzlöffel zu Hause. Ja, oder eine Hose. Oder was? In der Hose. Nee, Mensch, ihr Sachsen-Anhaltiner habt ja aber immer echt einen flotten Spruch auf den Lippen. Na, aber einen richtigen Reißer. Aber einen richtigen, der richtig hier rumreißt. So, nee, aber, dann musst du jetzt morgen bloß noch los. Wie alt bist du denn? Ach, 20. Musst du dir morgen noch eine Blechtrommel kaufen? Lieber mit 20 ranzig als mit 40 würzig, oder nicht? Nee. Was? Nee, nicht lieber. Was? Lieber nicht. Lieber nicht mit 20 ranzig. Lieber mit 40 Silber. Lieber mit 40 würzig als mit 20 ranzig. Na, oder lieber mit 40 Silber Hochzeit haben. Na ja, nee, geht ja nicht. Warum? Ja, dann musst du mit 15 heiraten, darfst du nicht. Meine Oma hat mit 18 Jahren geheiratet. Ja, aber nicht mit 15. Das heißt, sie könnte dann mit 43 Silber Hochzeit haben. Oder mit 43? Mann, sag mal, der Sachsen-Anhaltiner, der ist aber dann doch vom Begriffe her sehr stutzig. Oberstutzig, wollte man sagen. Ja, wie heißt du denn, lieber Freund? Flori? Ja, Flori. Na, sag ich doch. Ja. Siehst du, ist nicht so, dass ich stutzig bin. Und ich glaub, so sondern du musstest jetzt erst wieder eine Sekunde überlegen, ob du Flori heißt. Ich wusste das. Ich hab so eine Verwandtschaft in Brandenburg. Nein. Ja, richtig praktisch, wie Ausländer sind das ja dann für dich, wenn du Sachsen-Anhaltiner bist und die aus Brandenburg kommen, oder? Naja, mehr so Außenseiter, sag ich mal. Außenseiter? Ja, wir sind eigentlich schon die Außenseiter von Sachsen-Anhalt, sag ich mal. Ja, ja, ist schon klar. Also, mit eurer Brandenburger Verwandtschaft könnt ihr euch ja dann nirgendwo sehen lassen. Erst recht in jeder Bezirkshauptstadt, oder? Da werdet ihr doch mit Schimpf und Schande verjagt, gefährt und getärt und gefedert. Wir sind eigentlich so der Speckgürtel von Sachsen-Anhalt. Genau, was man an dir sehr deutlich sehen kann. Ja, klar, wir ernähren... Ja, ist doch klar, ihr ernährt euch nur mit Fritten und Max. Nee, wir ernähren... Und Big Macs. Nee, ihr ernährt euch. Nee, wir ernähren... Natürlich! Na, Michael, der hat noch keinen Sachsen-Anhaltiner ernährt. Schau mich doch mal an, außer mich sowieso unterernährt. Also im Grunde sehe ich aus, wie wenn ich von Sachsen-Anhalt ernährt werden würde. Naja, nee, also... Weil ich unterhalb meines Normalgewichtes bin. Glaube ich nicht. Doch! Nein? Doch! Kann ich nicht zoom. Naja, kann sein, dass du das nicht glaubst, weil du selber jetzt so... Weil du jetzt so speckgürtelig bist. Was hast du für ein... Na, den weiß ich jetzt, gerade nicht mehr aus dem Kopf. Kann ich dir sagen, wie du ihn errechnen kannst? Ja, weiß ich auch. Habe ich hier selber schon endlos thematisiert, habe ich gar schon wieder vergessen. Ja, jedenfalls. BMI heißt es übrigens, oder? BMI, genau. Ja, du hast aber eben BIP gesagt. Body Index. Body Mass Index. Ja, BMI, nicht BMI. Habe ich da gesagt. BMI. Eigentlich exakt ausgesprochen. Korrekt, sag mal, oder? Ja, korrekt, wollte ich aber auch sagen. Aber auf alle Fälle, hast du noch eine andere Idee? Machen ach, ich sag mal, das ist eine meiner allerbesten Ideen, echt. Guter Rat ist teuer und du kannst echt froh, du kannst mir die Finger küssen dafür, dass ich dir den hier für umsonst überlassen habe. Und das war echt ein extrem guter Rat. Ja, so ist es. Ja, eigentlich, Ja, was denn eigentlich? Ja, ich ja noch einen Vorschlag. Nee, du sollst ja, ich soll ja die Vorschläge machen, denke ich. Naja, mein ich doch, du hättest eigentlich noch einen Vorschlag machen. Nee, na, ich hab doch einen gemacht, einen erreicht. Sag mal, du bist aber hier auch mit der Verschwendung groß geworden, oder? Nee, ich komm noch aus der Generation, da haben wir jahrelang ja keinen einzelnen Vorschlag gekriegt. Du kriegst hier voll ihn hingerotzt und dann will er gleich noch einen haben, der feine Herr. Na, weil ich aus Sachsen-Anhalt. Naja, klar, weil du aus Sachsen-Anhalt kommst, das ist jetzt aber auch keine Entschuldigung dafür. Weil wir so viel Reichtum haben, dass wir verschwenden können. Genau. Das ist nämlich das Problem, weil ihr nämlich kein Geld habt in Brandenburg. Ihr könnt euch nur schleißen. Aber hier richtig, richtig bis zum Abwinken seid ihr, oder? Wir sind in Bayern aus dem Osten. Genau, bei euch ist doch, wenn man da jetzt mal einen Zollstock um den Bauch legen würde, dann käme der ja nicht rum. Und nicht, weil der Zollstock sich nicht biegen würde, sondern weil er zu kurz ist. Die kriegst du bei uns immer um Feuer, um so einen Zeigefinger rum hier, den Zollstock. Genau, 90, noch Finger hoch. Nee, oh. Sag mal, 20 Jahre, aber immer noch so doof wie mit 15, oder? Flori, was machst du eigentlich beruflich? Kfz-Mechaniker? Ja. Und? Das hat so ein bisschen zur Folge, dass sich die Zahl der Bevölkerung rapide abnimmt in Sachsen-Anhalt, oder? Nee, du wirst aber lachen. Nächstes Jahr geht's zum Bund. Na, da werde ich aber lachen. Na, da habe ich mich länger verpflichten lassen. Gut. Naja, da wirst du richtig lachen. Naja, ist doch klar. Naja, ist einer da, der kocht? Ist einer da, der eben die Sachen hinlegt? Immer, oder? Was will man mehr? Das sind doch beim Bund sind doch irgendwie Sachsen-Anhalt-Tina-Paradies-Verhältnisse. Wie gesagt, 40% Bundeswehrsoldaten kommen aus dem Osten. Ja. Jo, und du. Weil sie nichts kosten. Schöner Reim wieder, oder? Nee, ja. Nee, aber zum Beispiel, von 300 Mann muss da in ein Mädchen auf dem Bube sein, oder nicht? Frag mich nicht. Aber du willst jetzt hingehen mit längeren Haaren, oder wie? Naja, mach, warum klar, nicht, mach. Ich will das jetzt nicht entscheiden. Das ist ja irgendwie dein. Nee, aber. Ist dein Ding. Dann würde ich, Flori, dann würde ich erstmal sagen, kauf dir eine Blechtrommel, die kannst du dann vielleicht beim Bund oder gebrauchen. Und ansonsten würde ich dir eine schöne Silberhochzeit, schöne Burger King Silberhochzeit in Sachsen-Anhalt wünschen am Samstag. Ach, gut, das ist viel besser. Die, oder so ist mir auch real. Nee, gut, dann kannst du mir noch nie fallen tun? Nee. Kannst du mir nicht nochmal rausstellen lassen? Ich hab doch schon nee gesagt. Was willst du denn? Willst du mit dem Kollegen, Gerald Kötter, Heinrich, der ist heute nicht da. Na, mit dem anderen. Willst du mit dem Kollegen Grischa Sedelke reden? Nee, weil ich mein Autogramm haben wollte. Von Grischa Sedelke? Na, ich stell dich raus. Nee, ich kann da nicht schreiben. Und jetzt der schreiben kann, ist nicht da. Auf meiner Seite, kuttner.de, da ist ein Autogramm, den kann man sich runterladen. Und dann ausdrucken. Das ist ein richtiges Autogramm, richtig handgeschrieben. Ja, so war ein Druck. Der ist aber total prima. Wo gibt's denn schöne gedruckte Autogramme? Gibt's da ja nicht mehr heutzutage. Klar, sind doch immer alle, selbst Beckenbauer schreibt die selber mit der eigenen Hand. Ist doch blöde. Da dachte ich, muss ich mich irgendwie abgrenzen, absetzen. Nee. Jeder muss es anders machen. Kannst du mich nicht mal rausstellen? Ja, rausstellen kann ich. Ja? Ja, aber das hilft dir, glaube ich, nicht viel. Ja, aber sollte ich rausstellen, dann stehst du draußen und ich sagte, draußen ist kalt. Ey, draußen ist scheiße dunkel und draußen ist total kalt. Was hast du denn an jetzt? Ich muss morgen arbeiten. Was hast du jetzt an? Natürlich, du musst da arbeiten, du musst auch gleich auf Klo. Du kannst ja nicht so lange draußen stehen. Was hast du jetzt an? Na, morgen weg eine Fahrhof, aber. Nee, was du jetzt anziehsachenmäßig anhast. Na, Socken. Socken? Na, das ist schon mal gut, weil draußen ist kalt. Aber ich stell dich raus. Du willst es ja so. Naja, klar. Und dann, was machst du denn da aber da draußen? Na, stehen. Ja, und dann? Dann hab ich da die Verantwortung dafür. Na, atmen, frieren. Naja, meinetwegen. Aber ich sag dir ja wirklich normal, hol dir nicht den Tod. Da draus, ich stelle dich jetzt raus. Ja, wo soll ich denn her? Aber wieder ein höherer weniger. Weiß ich nicht. Der lauert draußen wahrscheinlich. Ja, aber nicht in Sachsen-Anhalt. Naja, aber warte mal, wenn ich dich hier rausstelle, dann bist du ja nicht in Sachsen-Anhalt rausgestellt, sondern bist hier rausgestellt. Ja, wo bin ich denn da genau? Na, das wirst du schon sehen. Du wirst dich umschauen, mein Lieber. So wirst du das nicht gedacht haben. Ei. Also wie gesagt, mein letzter Tipp ist, zieh dich warm an und nimm irgendwie was Schweres dabei. Alles klar, gut noch. Okay, tschüss Flori. Genau, wollte ich doch immer gesagt haben. Ode auf N. Music of the food game, big fire. Boom, light the fire, how, how, how. Lunatic night rise, sonic of the moon flips them inside out. Bierhof war nett. Davor, wie immer, Ernst Jangl, Schützengrimm. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Er ist wieder da. Hallo, hallo, hallo. Hier spricht Johnny Cash. Ich bin leider tot, was sich nicht mehr ändern lässt. Hey Leute, hier ist Olli Scholz. Raubtier der Liebe und Psychopath vom Dienst meldet sich mit gesungener Kolumne zurück. Dich, wer gibt es eigentlich noch real? Wer spielt nicht nur mit dem Gefühl? Ein Schulz, ein Song. Olli Schulz, singendes, klingendes Statement. Ich bin pleite, ich bin voll blank, ich bin Deutschland. Ab jetzt wieder immer bei den Radiofritzen. Ein Schulz, ein Song. Ein Schulz, ein Song. Wir können ja drüber reden und ich sing dir davon. Mittwochmorgens um kurz vor 8 und Donnerstagnachmittags um 20 vor 5. Fritz. Und das hört man

und weinen, dessen Mama liegt. Wer es gibt, sein Egen, wo bei jener ist ne Schiege. Lügen, die mir meine Großmutter erzählt hat, heißt die Platte eigentlich. Bubbemeises, Lies My Grandmama Told Me von David Krakauer. Man könnte sagen, so verhip-hopter New Klezmer waren das. Are you torture? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich wollte antizyklisch im Verhältnis zur Unterschichtendebatte, wie man eben in den Nachrichten so hören konnte, hat es jetzt so den Arbeitgeberverbandspräsidenten erreicht. Wollte ich heute eine Überdiskussion veranstalten. Nur quasi, nur Übermenschen rufen an und wir reden über. Und zwar über Zustände, in denen ihr euch befindet und die durchaus die Vorsilbe über verdienen. Also bisher, ihr habt so übermüdet, überleben. Die Frage ist, gibt es denn Leute, die sich so grundsätzlich übermotiviert fühlen, überlegen, vorsichtig sind, möglicherweise eher weibliche Haltung, die vielleicht auch durch den ganzen Terror, der ringsherum stattfindet, sich überreizt fühlen, die anderen sich immer wieder überlegen fühlen. Was ist noch so an überpräpositionierten Adjektiven und Verben geben mag, wäre das Thema der heutigen Sendung. Das hier ist die Telefonnummer. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Also und zwar die Telefonnummer hier, die andere ist der halbautomatische Anrufbeantworter. Wenn halbautomatische Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 70 97 330. Ich meine, mit dem Überlegen ist ja insofern ganz schön, als dass es sowohl doppeldeutig ist, als zum einen ja gewissermaßen ein Verb überlegen und andererseits als Adjektiv oder Adverb sich überlegen fühlen. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Hallo, wer bist du? Ich bin's nochmal. Guten Abend. Flori. Flori nochmal. Ja. Mensch, Flori, was ist denn los? Ja, ich Ärger noch mit der Blechtrommel. Ja, ich wollte nochmal einen Vor. Du bist hier gleich in diesem ganzen Günter Grass-Kontext. Kann ich aber ohne dafür. Aber sag dir jetzt nicht, oder? Wer würdest du raten? Wer würdest du sagen, ist Günter Grass? Na, ja, der Grass raucht. Gut. Okay. Krieg jetzt mal einen Vorschlag? Nee. Gib mir doch mal noch einen Vorschlag. Nee, ich hab dir echt einen Spitzenvorschlag gemacht. Flori, sei nicht sauer, ich mach einfach mal weiter, ja? Da wär ich doch selber drauf gekommen. Naja, dann wärst du mal drauf gekommen. Hallo, wer ist denn da? Hi Kuttner, hier ist Nico. Hallo Nico. Ey Kuttner, ich habe mal eine ganz große Frage an dich. Na, frag mal eine ganz große Frage. Und zwar, vorhin war doch einer schon da, der hat wegen der Silberhochzeit gefragt. Ja, der war eben gerade wieder da, genau. Ach, das war der, ja. Ja. Und ich habe mal ohne Frage. Und zwar habe ich schon eine Vorstellung. Und zwar, kennst du die Serie Eine schrecklich nette Familie? Ja. Kriege ich? Ja, gut. Okay, an ja. Und an wen kann man sich wenden? Weiß ich auch nicht. Die ihm das zurechtschneiden, so dass man dann halt die Köpfe von meiner schrecklich netten Familie quasi in die Figuren von der schrecklich netten Familierin. Du bist, also wie sie gerade, da sucht ja irgendein Computerfreak. Meinst du, das geht so einfach? Naja, man muss das da irgendwie mitschneiden und dann macht man ein Foto, dann bearbeitet man ein bisschen im Photoshop und so und so und so und so. Grundsätzlich geht das wahrscheinlich schon. Aha. So, hast du jetzt auch Silberhochzeit oder was? Nee, aber meine Schwiegereltern. Ich hab einen spitzen Vorschlag. Ja. Kauf dir eine Blechtrommel. Wieso? Naja, und dann machst du schön Musik dazu. Dann machst du denn dir dicht, was sich reimt, und dann kannst du das immer schön rhythmisch bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, begleiten. Ich bin ja gerade dabei, so eine kleine Choreografie aufzustellen. Na, siehst du. Naja, sag ich doch. Und genau, Blechtrommelmusik ist für Eltern irgendwie total wichtig und ein Zeichen tiefer Liebe. Meinst du? Ja. Das sind ja nicht meine Eltern, das sind ja meine Schwiegereltern. Ja, gerade auch Schwiegereltern, die haben ja auch Kinder. Oder? Also wahrscheinlich deine Frau. Genau. Zum Beispiel. Und die werden ja wahrscheinlich keine Blechtrommel geschenkt haben, weil Blechtrommel natürlich jede vernünftige Elternpaar aufs Blut reizen muss. Ja, von daher kriegen Kinder immer keine Blechtrommeln. Und wenn von daher kann man sich dafür dann an den Silberhochzeiten den Schwiegereltern rächen. Oder sie daran erinnern. Mein Gott, nein, ich dachte, du hilfst mir jetzt weiter. Nee, das war doch eine Spitze. Beim ersten habe ich dir die erste Frage dir beantwortet und zweitens hast du jetzt noch außerdem den Spitzentipp für umsonst gekriegt. Ey, was meinst du, Kabel Deutschland, die strahlen doch jetzt aus. Wenn man da einfach mal sich hinwendet, meinst du, die würden. Ja, da sind die echt total geil drauf, dir da irgendwelche Silberhochzeitsplakate zu machen. Mann, das soll kein Plakat werden, das soll. Naja, und? Meinst du, da hat irgendjemand Lust da drauf? Was bist denn du vom Beruf? Ecke? Ja. Will ich nicht sagen. Na, sag mal. Nee, sag ich nicht. Na, sag mal. Nee, sag ich nicht. Na, stell dir mal vor, da ruft jetzt irgendwie einer aus der südbadischen Provinz bei dir an. Ja. Und will irgendwas. Da hast du doch bessere zu tun. Meinst du? Ja, natürlich. Ey, sowas nennt man Kundenbetreuung, Mensch. Quatsch. Analogisch. Da haben die doch überhaupt gar nichts davon. Da wird einer total von der Arbeit abgehalten. Was ist denn Kundenbetreuung? Kundenbetreuung ist ein Callcenter in Irland. Na, sag mal, Bangalore. Kundenbetreuung. Ich muss mal so viele EZ-Gebühren bezahlen. Da können Sie ruhig mal mir so ungefähr. Ja, gerade Kabel 1, wa? Dafür bezahlst du nämlich keine Gebühren. Du kannst den erzählen, ruf doch mal an, sag mal, du zahlst zu viele Gebühren und dafür sollen sie mal. Ich sag mal, Kuttner. Dann werden sie dir die Welt erklären, glaube ich. Kuttner hat mich geschickt und dann. Ja, sag schon, das hilft, das bringt Punkte. Da fahren die total drauf ab. Ach scheiße, Mann, ja, ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Ja, kriegst du selber hin, ich hab's dir ja gesagt. Schneidet mit dem Computer, geht das alles irgendwie. Irgendwie. Naja, klar, irgendwie. Ja, so wie du deine Arbeit machst ungefähr. Oh, na, dann wird es nicht. Nico, vielen Dank für deinen Anruf. Keine Ursache. Tschüss. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Hallo. Ich war eben auf der Überholspur. Und da musste ich mich voll übergeben. Naja, das ist doch ohne Ansage. Ja, das ist voll. Übergeben, überleben. Und überholen. Und mir kamen die ganzen Linsen raus. Und überholt, genau. Linsen. Vielen Dank. Ja, bitte für Ja, ist schon klar. Bin ja nicht blöde. Probe auf N. Leppen, Neppel. Leppen, Neppel. Leppen, Näppel, o Leppen, o Näppel, mm, Loppen, pa, o Näppel, o Leppen, pl, Leppen, pl, Leppen, pl, Näppel, Leppen, pl, Loppen, pa, no, papa, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pa, pl, pa, pl, pl, pl, onon, ononon, ononon, Leppen, eo, Leppen, eo, Näppel, ananan, Näppel, ananan, eo, eo, Leppen, eo, Leppen, Leppen, eo, eo, eo, mm, pl, pl, na, na, na, na, na, na, Poleon, Poleon, Poleon, Poleon, Poleon, na, Poleon, Poleon, na, Poleon, Poleon, na, Poleon, Poleon, Poleon, Poleon, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Poleon, na, Poleon, Poleon, Poleon, Poleon, Poleon, Poleon, Poleon, on, on, on, Kronos Quartett mit Purple Haze von Jimi Hendrix. Ne? Ja, ich finde doch ganz schönen Versionen. Wir telefonieren hier immer noch zum Thema Überzustände. Werden hier gesammelt. Übermüdet, überleben, übergeben, überholt, über übergeben war eben. Wer selber irgendwie ein bisschen über ist, kann gerne hier anrufen unter dieser Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Kuttner. Wer bist du denn? Hier ist Robin von der Gartengang Schwarzheide. Robin von wo? Von der Gartengang Schwarzheide. Von der Gartengang Schwarzheide? Nein, inzwischen ist ja... Ja, aber inzwischen dürfte ja ein bisschen kalt sein, oder? Da sitzt ja, man ja nicht mehr am See und angelt. Ja, Ofen, aber... Was macht ihr jetzt? Wir haben mittlerweile einen Ofen. Am also, See? Nee, so bei mir im Garten jetzt. Ach so, aber wart ihr nicht immer im Garten am See? Nee, da waren wir nur einmal. Ach so? Ja. Und ansonsten sitzt ihr im Garten draußen? Ja. Am Ofen? Ja, naja, so und so. Aber so draußen könnte man ja auch ein Lagerfeuer machen, da muss man ja nicht unbedingt einen Ofen hinstellen. Oder habt ihr draußen vielleicht eine Zentralheizung? Also der Ofen ist in der Laube und draußen ist ein Grill. Ah, so. Ja. Und jetzt gängt ihr da schon wieder rum praktisch? Nee, eigentlich nicht. Nee, du bist jetzt ganz alleine? Ja. Oh, das ist aber traurig, oder? Jetzt fängt die harte Zeit wieder an, wo es so früh dunkel wird und keiner mehr zu dir in den Garten kommt. Was machst du denn jetzt eigentlich im Garten? Wohnst du da? Bin ich im Garten. Ach so, ich denke, du bist im Garten und da ist der Ofen. Wo bist du? Hab ich nie gesagt, dass ich im Garten bin. Ach so, du hast einen Garten. Ja. In dem ein Ofen ist? Ja. Für den Fall, dass es mal kalt wird. Richtig. Aber wenn es kalt wird, dann gehst du ja da nicht hin. Nee. Weil es kalt ist. Naja, ab und zu. Nichtsdestotrotz ist ein Ofen da für den Fall, dass es kalt wird. Genau. Ja, aber nichtsdestotrotz gehst du trotzdem nicht hin, wenn es kalt ist. Doch, kann sein. Ach so, kann sein. Wenn ich Lust auf Grillen habe, dann schon. Im Winter grillen? Ja, klar. Ist ja doch eher, ist ja eigentlich irgendwie so eine klassische Sommerbeschäftigung, oder? Na, wieso? Naja, dass man so ein bisschen den Bauch über die Badehose hängen lassen kann und dann irgendwie mal mit Bier spritzen. Mhm, auch wahr. Also eigentlich immer ein Bier in der Hand, um zu sagen, man muss das überschießende Feuer löschen und dabei aber eigentlich doch was anderes macht damit. Ja, aber essen kann man das Steak ja trotzdem im Winter. Essen kann man das Bier ja trotzdem. Ja, aber was ich fragen wollte. Ja. Weil wir ja schon bei über... Sag mal, jetzt werd ich hier mal gefragt. Ja, bist du denn auch irgendwie über? Überholt. Ach so, überholt? Was ja, denn? Deine Internetseite. Ach so, ja, das stimmt. Weil da müsste ich mal was machen. Ja, sag jetzt, führ mir hier nicht die Schale. Das ist wirklich schlimm. Das ist so eine Schande. Die sind von 2001. Das ist so eine Schande. Das müsste ich mal echt Sachen machen. Ins Forum guckst du. Das ist ja so eine Schande. Da müsste ich ja echt was machen. Gott, wie ich mich schäme. Ja, ich schäme mich ja auch. Wirklich. Ja, und du trittst das jetzt hier breit. Da muss ich ja. Ach, ist das unangenehm. Man muss ja auch Probleme haben. Da müsste ich mal, aber dann wird mir ja gleich so schlecht, dass ich jetzt gleich möglicherweise in eine Totenstarre verfalle und ohnmächtig vom Stuhl klappe. Ja, das wäre ja schön. Na, das wäre doch nicht schön. Oder? Das wäre schön? Nee, eigentlich wäre es schlimm. Ja, sag ich doch. Oder hoffe ich doch, dass dann wollte ich noch einen Missstand aufdecken. Ja. Warum sind deine Videoschnipselvorträge so teuer? So teuer sind die ja nur nicht. Ja, für ein ALG 2 80 Hund. Wann warst du denn da? Wo warst du in der Volksbühne oder was? Nee, ich wollte nach Senftenberg kommen ins Theater. Ach so, naja. Da warst du vor, wann warst du denn da? Ja, da war doch aber ausverkauft. Ja, weiß ich nicht, aber ich bin nicht hin. Aber wo ich dann die Kartenpreise gelesen habe. Ja, die haben natürlich die Preise. Ich weiß auch nicht warum. Aber das ist ja auch nur einmal im Jahr oder eben alle zwei Jahre. Ja, schade eigentlich, weil wir wollen. Ja, dann wenn dann fahren nach Berlin. Ja, Berlin, ja, so 150 Kilometer weit nach Berlin ist auch so ein Ding immer. Naja, bitte, wenn ich dir das nicht wert bin, dann eben nicht, ist mir doch egal, ja, dann lass es doch sein. Bitte, dann mach ich es eben nicht mehr. Ach so. Ja, echt? Was kostet eine Fahrkarte nach Berlin? Was weiß ich, also 10 Euro sicherlich. So. Naja, aber außerdem kannst du doch noch wie irre shoppen gehen. Und Berlin soll ja so arm und sexy sein, so sexy sein. Du kannst die Sexiness dieser wunderbaren Stadt genießen. Leute, die keinen Bock haben, sich selber Mode zu machen. Stimmt. Ja. Ja, dann kannst du kicken, wie die Mode jetzt aussieht. Dass du schöne Schwarzheider Modelinie entwerfen kannst, selbstgemachte. Ja, hier gibt's genug Leute, die das. Mensch, du willst doch aus Scheiße Trillerpfeifen machen, das is it. Ja. Und wenn man sich schon im Videoschnipselvortrag in Berlin ankicken muss, dann kann man doch auch noch ins Pergamonmuseum gehen. Aha. Kostet auch Eintritt, tut mir leid. Das neu eröffnete Bodemuseum weiß ich auch nicht. Aber für einen kulturinteressierter Geist, so wie du bist, spielt das wahrscheinlich dann doch nicht die Rolle. Mach doch mal was kostenlos. Ja, mach ich doch hier Quatsch, du hörst da jetzt hier gerade. Naja, das kostet ja auch Geld. Telefonrechnung und Strom und. Ach so, musst du ja nicht anrufen. Naja, aber ganz kostenlos geht nicht. Strom. Ja, kostenlos geht nicht. Kostet auf jeden Fall mal Nerven zum Beispiel. Ja, auch wahr. Ja, also insofern. Kostenlos war früher, als wir noch keine Nerven hatten. Wann war denn das? Naja, weiß ich auch nicht. Ja, siehst du. Vor der Geburt. Wisst ihr, als wir noch als Quark im Schaufenster erlegen haben. Ja. Also wäre mal schön, wenn du mal deine Seite neu machst hier oder so. Ah, ist echt ein Spitzentipp. Ja. Ich danke dir sehr für den Anruf. Bitteschön. Okay. Tschüss. Tschüss, mit dir will ich nie wieder was zu Fragment. Tun haben. Wenn die Red, es wird bald übermorgen bis die Atompo. Ja, Herr Pfarr. Sie ist ein steiler Zahn. Wie's steiler nicht geht. Steiler Zahn. Ein bisschen verdreht. Steiler Zahn. Der alle entzückt. Denn sie ist so herrlich verrückt. Und ein jeder denkt, ach wäre sie doch mein Zahn. Oh, wäre das schön. Steiler Zahn. Sie kommt so wunderbar bei Männern an. Steiler Zahn. Weil sie so unbeschreiblich tanzen kann. Steiler Zahn. Und tut sie sich bei einem Cha-Cha aus. Steiler Zahn. Zieht es dem Partner fast die Schuhe aus. Und ein jeder denkt, ach wäre sie mein. Ich gründete sofort einen steilen Zahnverein. Steiler Zahn. Sie hat das etwas für fast jeden Mann. Steiler Zahn. Dass man so liebt und nicht erklären kann. Steiler Zahn. Sie hat bestimmt noch keinen Mann geküsst. Steiler Zahn. Der nicht 1,85 Meter ist. Und so mancher denkt, was mache ich bloß? Wie werde ich 1,85 Meter groß? So manches Girl ist neidisch auf sie und ruft wütend aus, ich möchte nicht so sein wie die. Aber sie sagt nur zu der Nebenbuhlerin: Ich kann doch nichts dafür, dass ich so sexy bin. Steiler Zahn. Kommt sie am Abend in den Jagdflug rein. Steiler Zahn. So ladet jeder sie zur Koka ein. Steiler Zahn. Und wenn sie tanzt, steht alles rund im Kreis. Steiler Zahn. Und die Kapelle spielt nochmal so heiß. Und ein jeder denkt, ach wäre sie doch mein Zahn. Oh, wäre das schön. Steiler Zahn. Wie's steiler nicht geht. Steiler Zahn. Ein bisschen verdreht. Steiler Zahn. Der alle entzückt. Denn sie ist so herrlich verrückt. Und ein jeder denkt, ach wäre sie doch mein Zahn. Oh, wäre das schön. Wenn man sie in ein Kino führt, ist jedes Mannes Blick nur auf sie konzentriert. War er noch so sehr auf den Krimi-Film gespannt, er schaut nur noch auf sie statt auf die Leinewand. Steiler Zahn. Wie's steiler nicht geht. Oh, oh, oh, ein Zahn. Ein bisschen verdreht. Oh, ein Zahn. Der alle entzückt. Denn sie ist so herrlich verrückt. Und an jeder denkt, ach wäre sie doch mein Zahn. Oh, wäre das schön. Steiler Zahn. Wie's steiler nicht geht. Steiler Zahn. Ein bisschen oh, oh, oh, ein Zahn. Der alle entzückt. Denn sie ist so herrlich verrückt. Und an jeder denkt, ach wäre sie doch mein Zahn. Oh, wäre das schön. Oliver Twist mit Steiler Zahn. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Mach ich, ihr könnt auch, entweder hier. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam. 70 97 330. Genau, das ist der halbautomatische Anrufbeantworter. Da könnt ihr anrufen und gewissermaßen das, was ihr sagen wollt, von dem ihr aber denkt, es sei möglicherweise so wichtig, dass man euch nicht ins Wort fallen darf, könnt ihr da gewissermaßen relativ unzensiert einfach erstmal so loslassen. Ihr müsst freilich in Rechnung stellen, dass dann hinterher David immer noch da sitzt und dann doch irgendwie zusammenschneidet und möglicherweise den Sinn dessen, was ihr sagen wolltet, verfälscht. Ansonsten, wer vor Sinnverfälschung, vor On-Air-Sinnverfälschung keine Angst hat, der kann... Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wir haben ja jetzt in unserer Sammlung der Überzustände, in denen sich Teile der Hörerschaft befindet, ein paar jetzt schon gehabt. Überholt, übergeben, überleben, übermüdet. Mich würde ja immer noch, bei mir sind als erstes eingefallen, übermotiviert... War, kann ich sagen, nicht kaum sagen, dass es mich hier betrifft. Übervorsichtig würde mich immer noch extrem interessieren. Überreizt. Wem jetzt, sagen wir mal, die Flut der Informationen oder was auch immer schwer zu schaffen macht. Also Der könnte quasi hier anrufen, wer überreizt ist, wer übervorsichtig ist und damit gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat. Wer übermotiviert ist, hätte ebenfalls die Gelegenheit. Wer überarbeitet ist, kam seltsamerweise, aber ich meine, andererseits, wenn wir auf der Innenseite hier die Unterschichtendiskussion haben, dann kann man nicht erwarten, dass überarbeitete Überarbeitsgeber hier anrufen. Das kam natürlich überhaupt gar nicht zur Sprache. Damit hätte ich andererseits am ehesten noch gerechnet. Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist der August. Hallo August. Ja, ich wollte jetzt... Du klingst aber auch nicht überarbeitet. Nee, ich bin überhaupt nicht überarbeitet, ein bisschen angestrengt. Überhaupt nicht bist du. Nee, inwiefern bist du angestrengt? Aber, nee, ich bin das Telefonieren so überdrüssig. Überdrüssig? Na, das ist doch schon mal schön. Wessen bist du denn noch überdrüssig? Ich wollte dir nur einen Grund liefern, mich wegzuschalten. Wie bitte? Ich wollte dir nur einen Grund liefern, dass du das wieder ausschaltest mit dem Gespräch, weil ich... Dass ich dich jetzt... Stefan, der hat geduscht und die war ja besetzt. Die Dusche? Die ganze Dusche, ja. Ja, ja. Und jetzt meinst du, ist die Dusche frei und du würdest viel lieber duschen als telefonieren? Nee. Sondern? Nee, das ist ein Kollege, der wollte duschen. Ja, ist klar. Ja. Aber weswegen musst du jetzt anrufen? Ja, weil ich das Wort überdrüssig einwerfen wollte. Kann ich nochmal, ich finde ja irgendwie so eine Art nomadische Denken immer sehr schön. Was hat denn das jetzt mit dem Duschen zu tun? Nicht viel. Können wir uns darauf einigen, dass es möglicherweise überhaupt gar nichts damit zu tun hat? Eigentlich nicht. Ja, ich bin dir aber trotzdem sehr dankbar, dass du die Dusche hier ins Spiel gebracht hast. Das hat dem ganzen Gespräch so eine eigentümliche Färbung gegeben. Überduschig. Ja, ich würde sagen, die Bemerkung mit der Dusche war überflüssig eigentlich. Jawohl, sein Kunden, dann mach's gut. Das war's jetzt. Ja. Du, weil du des Telefonierens überdrüssig bist. Ja, ich muss ja auch gucken, dass das Handy nicht leer wird. Ist es deins? Ja. Ach so, ja, dann muss man drauf achten. Schade, hättest du doch lieber von deinem Kumpel, der da geduscht hat, das Handy genommen. Das macht das Gespräch billiger für dich. Naja, der hat das ja jetzt alles wieder repariert. Jetzt kann er auch duschen. Aber was hat denn sein Handy mit dem Duschen zu tun? Gar nichts. Das ist scheinbar übrigens ähnlich, glaube ich, deiner Stärken. Hey, guck mal, wie gesagt, ich bin das Telefonieren überdrüssig. Ja, ich allerdings auch. Okay, tschüss. Hallo, wer ist denn da? Hallo, ist der Gregor, Abend. Hallo, Gregor. Also ich bin überglücklich. Wieso denn das? Also erstmal hatte ich bis vor 9 Minuten Geburtstag. Bin erst dann 27 geworden. Na, dann sagen wir mal bis vor 6,5 Minuten. Ist jetzt genau 6,5 Minuten nach 0 Uhr. Ja, mag sein. Also meine ist immer so... Wie viel geworden? 26? 27. Ah. 3 hoch 3. Ja. 3 mal 3 mal 3. Ja, richtig. Nicht schlecht. 3, ja. Ja, 3 passt auch, ja. Siehst du? Na, und da wird man ja immer beschenkt so. Und mit 27 kriegst du ja eigentlich nicht mehr so. Hast du große Party gemacht? Nee, das ist ja mitten in der Woche, das ist am Freitag denn. Ach so, aber von wem hast du jetzt Geschenke gekriegt? Na, von meinem Kumpel, den ich seit 10 Jahren kenne, aus der Lehre. Ja? Also quasi mein bester Freund so, der einen Tag vor mir Geburtstag hat. Am 6. also, am Montag. Und der hat dir nicht geschenkt, was du ihm vorher geschenkt hast? Nee, der erwartet in gewisser Weise quasi ein gleich gutes Geschenk. Aber er hat mich heute zu Jan Plefka eingeladen, Rio Reiser Songs. Ach so. Der Kulturbrauerei und... Und? Da komme ich gerade her und bin überglücklich. War toll. War super? War ganz grandios, wirklich. Echt? Kann ich mir irgendwie ganz schwer vorstellen, muss ich ehrlich sagen, aber okay. Der wollte nicht kopieren, der sah nicht so aus, der macht sein eigenes Ding, aber hat einen ganz tollen Charme und auch eine gute Band so. Also ich habe gerade eine Frau getroffen, so die, also die kenne ich auch so, die den vor 30 Jahren gehört hat und Rio. Genau, persönlich so kannte und selbst die war fest und die hatten ein Dauergrinsen danach im Gesicht. Das war ja ganz toll. Du hast es immer noch im Gesicht. Ja, ja. Man hört's. Und normalerweise mag ich mir die Geburtstag überhaupt nicht. Also ich scheue mich immer davor so und habe Angst. Da muss man auf Arbeit einen Kuchen backen und so. Weil ich gerade noch so hingekriegt. Und, du musst auf Arbeit einen Kuchen backen? Wo arbeitest du? Bist du Kindergärtner? Nee, überhaupt nicht. Aber macht man immer so. Also sonst, die anderen bringen halt so Gefrierkuchen mit, weißt du? Und hauen die dann so auf und sagen, hey, ich hab Geburtstag. Ach so. Und da muss ich natürlich einen Kuchen backen. Das kann ja nicht sein, dass ich da einen Gefrierkuchen mitbringe. Ist klar. Und das habe ich alles noch so hingekriegt und jetzt die Familie abgehakt und jetzt einen tollen Abend, tolles Geschenk so und Was hast du ihm denn geschenkt, wenn du jetzt so ein tolles Geschenk gekriegt hast? Und offen, so. Ach so, ach, na dadurch ist es jetzt aber nicht leichter geworden, oder? Überhaupt nicht, ja. Mein lieber Scholli. Und war auch nicht preiswert, muss man dazu sagen. So Armkasse 20, wir haben vorher Eco 25, das ist so, im Kapitalismus muss man irgendwie schon wieder angleichen, die Geschenke. Ja, ja. Aber neben Kapitalismus, naja, aber Freundschaft muss man es nicht angleichen. Wenn es ein duftes Geschenk ist, dann wird er da hoffentlich nicht aufs Preisschild kicken, oder? Mir ist ja auch Preis, ja, kann ich mir quasi auch leisten, aber ja. Man liest ja immer nicht was zu, da muss natürlich dann auch was Schönes zukommen, was irgendwie gleichbedeutend oder annähernd zu. Also. Wobei, jetzt sagen wir mal, Dauergrinsen ist ja mit Geld nicht so ohne weiteres zu erzählen, oder? Da gehört ja schon irgendwie ein bisschen Risikobereitschaft und Geschmack dazu, oder? Ja, richtig. Ich hab nachher Frühstück, ich muss um 5 aufstehen, aber Das ist schon eine andere Geschichte. Dabei, da ich gestern Geburtstag habe, können Sie schon denken auf Arbeit so. Wie der Gregor denn da zur Arbeit kommt. Genau, was machst du denn auf Arbeit? Die Welt retten. Echt? Ja. Super! Ja, nee, ich arbeite in der Firma, wir bauen Solarmodule. Ach so. Die aufs Dach kommen und einfach so durch Sonnenaufstrahlen Strom machen, was so heutzutage alle brauchen. Ah, ja. Also gib mir größte Mühe im kleinsten Nenner so und das dann doch, was Judith bei rauskommt. Ja, und fährst aber hoffentlich mit dem Fahrrad oder mit dem solargetriebenen Moped zur Arbeit. Nee, wir haben jetzt immer ich frage dich weiter nach. Genau, aber grundlegend, habe ich wirklich noch gekriegt. So, natürlich ein Blumenstrauß. Das gab's auch von Arbeit. Der steht hier vor mir in der Vase. Das ist auch was Tolles. Du bist jetzt schon zu Hause, oder wie? Ja, ja. Und sitzt jetzt vor dem Geburtstagsblumenstrauß. Genau, gerade eben. Ach, das ist aber schön. Und höre halt Radio und Rückweg. Und Freundinnen los quasi? Ja, ja, immer noch Single. So, aber nur noch 3 Jahre, dann sag ich mir, da muss man... Ich sag mal, aber unter den Solarmodulistinnen, da wird's doch irgendwas geben, oder? Nee, echt? Ist das so ein reiner Männerberuf, Solarmodule? Nee, überhaupt nicht, aber es ist halt eine andere Altersklasse in der Firma. So. Ach so. Da bin ich noch der Jüngste. Sind alle Taz-Leser und über 40? Na, nicht mal Taz. Heieiei. Was lesen die, Morgenpost oder was? Ja, und... Wow, echt? Und ja, einer hat die Morgenpost abonniert und findet auch sehr gut. Ui. Das habe ich und den halte ich sonst auch persönlich für sehr sympathisch. Ja, aber das ist ja kühn. Kann ich ihm noch nicht ausreden. So. Ja, ja. Nee, finde ich irgendwie echt... extrem lässig. Oder wie immer man es nennen will. Ja, aber ansonsten bringe ich halt ab und zu meine Zeitung mit und dann freuen sich auch. Schön. Und jetzt musst du ins Bett? Ja, sieht dann so aus. Oh Mann, dann versuch mal die Mundwinkel noch ein bisschen oben zu lassen. Ich meine, macht zwar Falten, aber es sind dann Falten, die dann irgendwie doch total schick aussehen. Weißt du, wie das noch Kröne? Na? Mach neuen frische Bettwäsche ruf, dann duftet das noch schön. Das ist ja toll. Ja. Junge 27-jährige Männer, die, wenn sie sich mal was jutet wollen, das Bette neu machen, tun wollen, Bette neu beziehen. Gregor, na, da wünsche ich dir aber echt noch eine schöne Nachgeburtstagsnacht. Ich danke dir und wünsche dir auch alles Beste, wa? Okay. Bis dann, tschüss. Tschüss. So, dann jetzt nochmal Ernst Janel, haben wir da irgendwas geburtstagsmäßig? Nee, Chanson. Chanson oder Kalypso. Kalypso klingt, glaube ich, total gut. Kalypso und danach kommt dann wunderbare, total seltsame, traditionelle Musik aus Burundi. Ein Gesang mit Gitarre und das hört sich auf der einen Seite natürlich total, jetzt gewissermaßen, ethno-folk-mäßig an und hat gleichzeitig aber dann so eine extrem interessante, seltsame, unerwartete Modernität. Burundi, Musik traditionell und vorher Ernst Jandl mit Kalypso. Ihr könnt euch ja in der Zwischenzeit in der allergrößten Not an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Kalypso. Ich was not yet in Brasilien. Nach Brasilien wollte ich like to go. Where the women are so under, so quite under, denn ander wo. Ich was not yet in Brasilien. Nach Brasilien wollte ich like to go. Als ich understehen mange language, will ich understehen auch language in Rio. Ich was not yet in Brasilien. Nach Brasilien wollte ich like to go. Wenn de senden mir cross de Meer, weil mir not senden wär, ich would like to go. Yes, yes, de senden mir cross the Meer, wer ich was not yet, ich like to go there. Ich was not yet in Brasilien. Yes, nach Brasilien wollt ich like to go. Number Bamba yenga niwe ngumbuye anda kumbuye rubinga atwagenda nyitagenzanya ayitwa balaruhinga numugenzi nifuza namukonde mezi yose ya Kira sabirenza urwami mbango kira sendasembwa no mwibutsa nawe ingene vugira wambaye nga niwe ngomboye nakumbuye murumbo nanje niwe yateretse imbizi yanda ndiyengwa abandi bahungu Andamuzi ni Filipo buzia Nzomu ya kazi nzomu ewa Akira ya tukwari ukuru Kira semana wa mama tugenda na Kande mbele tugenda na tutagenza nya Kira tukigire wa churuguru Yali ya Kibuhiga Awa vya hita mugitondo Kumurangwa vya higoye Anda mwemera rgose Amalaro ndarae Amalaro ndia machumbi Era kangomu ya kichikundi chumbagira Kandi teke ichebe bikari Kandi kanda giri kumbanya Kandi ninzo benzitza nda izi Ngombo imbinga ndende Anda kombo iyo navu Kandi niyo navuze Anda kombo iyo rubanza Abagomba kumubaza Anda babaye kitata Ahonye na chinya kuguma Anda mwemeri mbaka nyumva Ahonye nengo yamba kye Aira bakaba kumubangwa Airamba ambiri ngege Aira kura na kizigenzaka Arugombe rugende Ayitwa sinzo Kira boro ndawu yangira waramunga bie Umungu kwa figa hondo ambaye nga Wabaye bukami hafi Thank you. große Kunst ist immer namenlos. Das ist Burundi Field Recording, traditionelle Musik, Gesang mit Gitarre. Hieß es bei den Künstlern, heißt es Various Artists, also verschiedene. Ja, das war einer sehr verschieden, aber schon extrem bemerkenswert, wie ich finde. Seltsame Musik ist es ja, die mir dann immer sehr, sehr, sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Und das war jetzt, glaube ich, aus der, zumindest für meinen Geschmack, aus der Richtung, nee, lieber Kollege Jandl, jetzt halten wir noch die Klappe, das war aus der Richtung seltsam und total toll gleichzeitig. Hallo, wer bist denn du? Wir reden hier übrigens noch für die anderen über, also Leute, die in einem Überzustand sind, könnten gerne hier Warte, anrufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an, drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, jetzt aber, hallo, hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, Na, das ging ja ruckzuck. Ja, bin ich jetzt live? Ja, du bist jetzt live. Also, oder du bist tot. Ah, was wir mal jetzt nicht hoffen wollen. Ist ja geil. Du bist live. Weil ich habe jetzt bestimmt 5 oder 6 Mal probiert. Na, siehste. Cool. Ja, vor allem, ich habe folgendes Problem. Und zwar, Nein. ich mache schon ja. seit mehreren Jahren so selber Musik. Ja. So eine elektronische Musik so. Ja. Und habe mich nie wirklich getraut jetzt. Und kommst dir irgendwie überflüssig vor, weil es so viel elektronische Musik gibt und deine nicht im Radio läuft. Genau. Genau. Und ich habe dann, wie gesagt, mein Ziel ist ja so eine neue Richtung. Also so eine Mischung aus Dance. Ja. Ein bisschen Tech House zwischen. Ja. Und was halt in der Disco halt als Höhepunkt gilt, ja. Also ja. Ich glaube, davon träumen wahrscheinlich viele. Sachen zu machen, die in der Disco als Höhepunkt gelten, oder? Ja, denke ich mal auch, ja. Ja, du wirst nicht der Einzige sein. Dass ich das mal probiert habe, jetzt mal bei Fritz anzurufen. Ja. Und schon bin ich echt erstaunt. Schon bist du drinne, ja. Was machen wir denn jetzt? Ja, da wollte ich ja fragen, Marusha und Paul van Dyk, die machen ja jeden, also Paul van Dyk macht ja Mittwoch immer. Da wäre ja ganz praktisch, wenn du die anrufst, war, oder? Nein, die machen ja sowas nicht. Die machen ja eher so, ein Set durchgängig ja. Von DJs. Und jetzt dachtest du, jetzt hast du irgendwie gerade eben die Musik gehört und dachtest, das ist genau das, was du eigentlich auch machst. Ich habe mir gesagt, jetzt mal die Sendung angehört von Ihnen. Ja. Und ich dachte mir, es ist eine Gesprächssendung. Ja. Ist und, es auch. Da dachte ich mir mal, ich könnte vielleicht mal um Rat fragen. Ja, fragen ja. Aber mit den Antworten ist immer ganz schwer. Ganz schwer, wa? Ja, na, weil ich ja davon irgendwie überhaupt ja keine Ahnung habe. Hm. Was machen wir denn da jetzt? Hm. Das ist schwierig, wa? Praktisch auch wie ein überflüssiger Anruf, könnte man fast sagen, wa? Ja. Könnte man da vielleicht was bei Fritz hinschicken und weil ist ja nun mal ein Musiksender. Naja, dann schreibt er mal ruf, Paul van Dyk, und schreibt er mal Marusha ruf und schreibt er mal Musikredaktion ruf. Musst du irgendwie 3 Rohlinge investieren? Hm? Und die sind natürlich verwöhnt, was Musik betrifft, wa? Ist ja nur Musik vom Feinsten, die hier läuft. Na, deswegen, ja. Naja, also von daher hängt... Paul van Dyk, weil die haben ja in ihrem Leben schon so viele DJs getroffen und genau, von daher hängt die Latte natürlich extrem hoch. Ja. Wie gesagt, also ich habe ja schon seit mehreren, ach Mensch, seit ich klein war, habe ich ja schon Musik gemocht, ja? Ja. Und ich habe ja mehrere schon meine Lieder so vorgespielt und die meinten, schick es ab. Ja, ich habe mir immer gesagt, das ist nicht gut genug und ich habe mal Schiss, dass dann kommt so die Antwort, nee, scheiße. Naja, soll ich dir einen Rat geben? Ja. Schick es ab. Okay, zu Fritz. Zu Fritz? Und dann schreibst du die Leute ruf, die du kennst oder von denen du denkst, dass sie sich möglicherweise anhören oder dass sie möglicherweise damit was anfangen könnten. Ja. Was ja schon immer sehr verschiedene Kategorien sind, aber wollen wir mal hoffen, dass etwas wird, oder? Danke. Bitte. Okay, ich wünsche noch einen schönen Gesprächsabend mit anderen Leuten. Ja, dafür danke ich dir sehr. Okay, tschüss. Schwupp, wieder mal in, tja, weiß ich auch nicht. Überglücklich klang er jetzt wahrscheinlich auch nicht direkt, aber immerhin besser als ja nischt, oder? Hallo? Ja, Kuttner, du hast es falsch gemacht. Ach, Birne, jetzt hör doch mal auf. Nee, ich geb dir jetzt mal einen guten Rat für den Nächsten, der da anruft. Na? Gib den Leuten den Rat, die sollen ihre selbstgemachten CDs, die sie da besingen oder sonst irgendwas, vor extra stellen. Zu dem Pop-Agenten nach Fritz wenden. die senden immer sonntags. Das sind ja immer die. Ja, aber vielleicht sind Maruscha und Paul van Dyk dann doch die Besseren. Nee, die Pop-Agenten sind erstmal die Besseren. Zu Maruscha und was weiß ichke hier, da kommt er denn hin, wenn er was weiß ichke 3-Sterne-CDs rausbringt. Aber du kennst dich ja was von aus. Im Moment ist er aber erstmal an 1,5 Sternen interessiert. Und da ist erstmal besser, wenn er das zu den Pop-Agenten schickt. Aha, meinst du? Ja, also Hörer, du da gerade angerufen hast, schick das an die Pop-Agenten zu Radio Fritz, die senden deine CDs dann eventuell irgendein Sonntag. Da gibt es eben Passmann, der hört sich das an und der entscheidet, ach, ob das gut ist. Birne, oder du bist ein Extremprofi. Ja. Ich danke dir für deine... Das war aber kein überflüssiger Anruf. Das war ein flüssiger Anruf. Ich danke dir für deine Unterstützung. Ja, trotzdem ja heute eigentlich, also für deine jetzt, ich würde sogar sagen, Überstützung an der Stelle. Genau. Okay, tschüss, du Birne. Ich bin nur der Bruder im Geist. Genau. Chanson. L'amour, die Tür, de chair, der Bauch. De chair, die Tür, l'amour, der Bauch. Der Bauch, die Tür, de chair, l'amour. L'amour, die Tür, the chair. Le Tür, d'amour, the chair, the Bauch. Le chair, the Tür, die Bauch, d'amour. Le Bauch, d'amour, die chair, the Tür. L'amour, die Tür, the chair. Am Lur, die Dür, che der, per Dauch. Die der, che Lauch, am Für, per Dur. Che Dauch, am Für, per Dür, die leer. L'amour, die Tür, the chair. Und jetzt? Ein Song, bei dem es sich lohnt, genau zuzuhören. Bernd Begemann live mit einem Song, den es von ihm unlive auch auf einer Platte gibt. Der dauert da ungefähr 1,5 Minuten oder 2 Minuten. Kein Glück im Osten. Der ist hier nochmal etwas ausgesungener und erklärter. Ein toller Song. Bernd Begemann, kein Glück im Osten. Ich spreche von kein Glück im Osten. Okay. Schmidt. Ich war ziemlich enttäuscht, als kaum einer kam, das glaube ich nicht. Doch es lag nicht am Veranstalter, es war meine eigene Schuld. Ich habe kein Glück im Osten, kein Glück im Osten, kein Glück im Osten. Da war diese Frau im Publikum, kritisierte ich jedes Lied. Sie sagte, du willst uns wohl für dumm verkaufen. Ich sagte eher im Gegenteil. Sie sagte, wir haben hier unsere eigenen Gruppen. Zum Beispiel Keimzeit. Keimzeit sind besser als du. Ich sagte, Keimzeit sind ja auch mehr als ich. Ist irgendwie ungerecht. Und die Renft-Kombo, das war noch Musik damals. Die Renft-Kombo, die hat noch Texte, die hat so ein bisschen Tiefgang. Komm, ein bisschen drüber nachdenken. Und nicht so oberflächlich wie bei dir halt. Die Renft-Kombo, dem wurde es ja auch immer ganz so schwer gemacht von den Behörden. Aber die hatten das Herz auf dem rechten Fleck. Das waren echt tolle Jungs. Die wurden immer Knüppel zwischen die Beine geschmissen. Immer Knüppel, eine tolle Gruppe Renft-Kombo. Außerdem kannst du ja nicht mal den Blues spielen. Und ich sag dir was, eine Art wie Chemnitz hat schon lange genug den Blues gehabt. Oh ja. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich bin hier, um das zu beenden. Sie sagt, kannst du gar nicht Gitarre spielen überhaupt? Kuss mal, das ist furchtbar. Ich kenne jemanden, der kann viel besser Gitarre spielen als du. Der ist auch gerade hier. Gib dem noch mal dein Instrument jetzt so. Komm mal her hier, geh mal her jetzt. Hier einmal so, ich sage nein. Selektion. Privateigentum. Davon werdet ihr jetzt noch eine Menge kriegen. Lektionen. Kein Privateigentum. Sie sagte, was du machst, ist ziemlich flach. Ich sagte, es ist ja vom Grunde ganz einfach. Ich habe kein Glück im Osten. Kein Glück im Osten. Kein Glück im Osten, nein. Vor mir waren schon mal Wessi-Säue und sie haben euch ausgelacht. Abgezockt und fertig gemacht, sind mit ihren Silbermetallic Mercedesen vorgefahren, haben irgendwas in ihre Kalbslederen Notizbücher gekritzelt und eine Woche später war das Häuschen von Oma weg. Rächt euch dafür an mir heute Nacht und behandelt mich nicht zu sacht. Und wenn es keine Zugaben gibt, und wenn dir niemand beim Abbauen hilft, obwohl es offensichtlich ganz schwere Sachen sind. Guck mal alles an hier, was soll das? Wenn sie sich anschauen wie ein seltsames Tier, wenn man die Verstärker zum Auto trägt. Und wenn man die Stadt verlässt dir einen völlig anderen Beruf wünscht, dann hast du kein Glück im Osten. Kein Glück im Osten. Kein Glück im Osten. Nein, kein Glück im Osten. Nein. Wow, wow, wow. Blockparty spielen live in Berlin. Bernd Begemann. Ich geh hin. Klingt gut, aber... Blockparty spielen live in Las Vegas und ich flieg hin. Klingt irgendwie besser. Fritz macht's möglich und fliegt euch zu den besten Konzerten der Welt. U2 in Honolulu, Kylie Minogue in Sydney, Paul van Dyk in Miami, Blockparty und Panic at the Disco in Las Vegas, die Black Eyed Peas und die Pussycat Dolls in Los Angeles. Alles live und alles weit, weit weg. Fritz führt euch zu den besten Konzerten der Welt. Macht an und mit. Immer Montag bis Freitag, immer nachmittags um 4. Fritz. Und das hört man. 0:32. Fritz, Info. Nachrichten. Mit Grischa mit. Grischa Sedelke. Ja, Verzeihung, liebe Hörer. Bei der Kongresswahl in den USA sind in mehreren Bundesstaaten Probleme mit den Wahlmaschinen aufgetreten. Auch die Identifizierung der Wähler bereitet den US-Medien zufolge vielerorts Probleme. Das Justizministerium hat 850 Beobachter an Orte entsandt, in denen besonders knappe Entscheidungen erwartet werden. In den USA sind landesweit rund 200 Millionen Bürger aufgerufen, einen neuen Kongress und ein Drittel der Senatoren neu zu wählen. Das Bundessozialgericht hat die Rechte der Empfänger von Arbeitslosengeld II gestärkt. Die Richter urteilten, dass die Obergrenzen für die Mieten nicht bundeseinheitlich festgelegt werden dürfen. Vielmehr müssen sich die Behörden nach dem Mietniveau in ihren Gemeinden richten. Außerdem wurde der Zugriff auf das Wohneigentum von Hartz-IV-Empfängern erschwert. Eine vierköpfige Familie darf eine bis zu 120 Quadratmeter große Eigentumswohnung behalten und müsse sie nicht verkaufen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Ein Kunde hat seine Bestellung für das deutsche Großraumflugzeug Airbus A380 zurückgezogen. Der amerikanische Logistikkonzern FedEx stornierte wegen der Probleme mit der pünktlichen Auslieferung seinen Auftrag von 10 Frachtversionen der Maschine. Stattdessen würden beim US-Konkurrenzkonzern Boeing 15 Flugzeuge bestellt, teilte ein Sprecher in Memphis mit. Ein Airbus-Sprecher bedauerte die Entscheidung, äußerte aber Verständnis für den Wunsch des Unternehmens nach Planungssicherheit. Israel hat sich nach den groß angelegten Militäreinsätzen aus der Stadt Beit Hanun im Gazastreifen zurückgezogen. Gepanzerte Einheiten hielten sich aber weiterhin in der Region auf, bestätigte ein Armeesprecher. Bei der Militäroperation seien etwa 60 militante Palästinenser getötet worden. Zahlreiche Häuser und Straßen in Beit Hanun sind zerstört. In anderen Teilen des Gazastreifens gingen die Kämpfe weiter. Sport. In der Fußball-Bundesliga entschied Werder Bremen am Abend das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:1 für sich. Hier die weiteren Ergebnisse. Borussia Dortmund gegen Alemannia Aachen 0:0. VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV 2:0. Und Mainz 05 gegen VfL Wolfsburg 1:2. Und Basketball. Im Basketball-ULAB-Cup hat Alba Berlin in der Max-Schmeling-Halle gegen den bulgarischen Meister aus Sofia mit 78:61 gewonnen. Wetter. Wetter. Ich habe mein Wetterskript vergessen. Naja, Kinder, macht Fenster auf, guckt raus. Nee, aber ich krieg's auswendig noch hin. Das ist echt, der hat dem Drucker zum Opfer gefallen. Also heute Nacht bewölkt, morgen gehen die Wolken dann weg und wir kriegen ungefähr 14 Grad. Nur in der Prignitz bleibt es weiterhin sehr, sehr bewölkt morgen. Das war in etwa, glaube ich, der Wetterinhalt. Du kannst es mir glauben. Ja, ich glaub's ja. Dafür habe ich Verkehr dabei. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz 100 Stadtring Berlin-Wilmersdorf Richtung Neukölln im Tunnel Ortskern Britz sind die Fahrbahn gesperrt wegen den Instandhaltungsarbeiten. Das Ganze noch bis heute um 5 Uhr in der Früh. A10 östliche Berliner Ring Schwanebeck Richtung Spreeau zwischen Berlin-Marzahn und Berlin-Hellersdorf gab es einen Unfall mit einem Gefahrenguttransporter. Auch dort sind die Richtungsfahrbahnen gesperrt. Und seit Mitternacht ist der Tunnel Flughafen Tegel für 1,5 Jahre wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Umleitung ist dort ausgeschildert. Wir wünschen euch eine gute Fahrt. Die 1,5 Jahre sind echt eine Spitzenanzahl. Findest du nicht? Ich finde sowas total gut. Finde sowas sollte man generell bei Verkehrsmeldungen. Ja, ich finde, es sollte jetzt aber auch die letzten, die folgenden 1,5 Jahre bleiben, bis man dann immer sagt, noch für 6 Wochen, 4 Wochen, 2 Wochen, eine so Woche. Countdown-mäßig. Genau. Nur noch 395 Tage. In diesem Jahr. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Frankfurt oder. Blue Moon. What? queen, smash for the rich, protect for the wealthy, defense of privilege. They've learned the ropes tonight, and go to civil war, fighting for the ruling class, their battle cause I'm poor. So I just not in this island of the mind. My being for the followers, you better than behind. Ran every other talk, established even when I let fall. Guard of the future, even the law. Cress, eine von den linksradikalen englischen Punk-Bands, wahrscheinlich die radikalste. Little Big A, Little A war das, bezieht sich auf das Anarchie A, Cress. Eulen. Falsch. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So ein Muss haben wir ja noch. Das ist der halbautomatische Anrufbeantworter. Oder das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Er selber ist ja im Grunde hier immer noch wenn zu erreichen. Da ruft er an. Anrufbeantworter. Dann 0331 zu Potsdam. 70-97-330. Sagt Sachen, der macht dann was draus und dann wird's in der nächsten Woche gesendet. Eulen. Bist Eulen? Ja, bin Eulen. Ja, ja, sehr Eulen. Bist auch Eulen? Ja, bin auch Eulen. Sehr Eulen. Ja, ja. Will aber nicht mehr Eulen sein. Bin schon zu lang Eulen gewesen. Will auch nicht mehr Eulen sein. Bin auch schon zu lang Eulen gewesen. Ja, mit dir da auch. Bin nicht mehr Eulen, ja. Bin nicht mehr Eulen auch. Ja, ja. Ja, ja, auch. Doch wer einmal Eulen war, der wird Eulen bleiben immer. Ja. Ja, ja. doof wie unsere Alten. Vom breit rumliegen, am Arsch schon verhalten. Nicht in der Lage, das Leben zu gestalten. Tristesse verwalten. Äpfel spalten. Das Licht vorm Sarg ausschalten. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Das Allerschlimmste, das ist ja wohl zur Zeit, da hat doch gerade ein englischer Wissenschaftler die These aufgestellt, dass die zu erwartende Klimakatastrophe, wenn da nichts Ernsthaftes gegen unternommen wird, so gewaltig sind, dass die Schäden, die wirtschaftlichen Schäden für die ganze Welt, dass die ganze Sache teurer werden könnte als alle beiden Weltkriege. Und die Menschen, die Mehrheit macht keinerlei Anstalten, die Zahl der Flugbewegungen für überflüssige Passagierflugzeuge wird immer größer statt kleiner. Es gibt sogar Leute, die haben solche wahnsinnige Idee, dass sie meinen, sie müssten einfach nur mal schnell nach Neuseeland rüber jetten, über die halbe Welt, nur weil sie noch nicht da waren. Sie können doch einfach in die nächste Volksbücherei gehen, besonders wenn sie da Mitglied sind, und können sich einen illustrierten Bildband da über Neuseeland ausleihen. Sie können sehen, wie es da aussieht. Real existierender Underground, habe ich gelesen, in einer jungen Welt. Ich konnte den Artikel ja nicht lesen, weil ich sofort dachte, um Gottes Willen, sie werden underground. Also ich musste sofort an Bin Laden denken, an den ganzen Verzwickung und weiß ich, was die unten Hüllen haben. Und ich fahre schon früh morgens zur Arbeit mit der U-Bahn, also ist ja alles fürchterlich. Da muss man ja denken, dass sie da irgendwie dann irgendwie real existieren, dann auch noch rauskommen. Also das ist ja praktisch, fangen die ja dann, also die fassen einen ja an, sozusagen. Und das ist ja, das so, also ich weiß ja nicht, ich finde das nicht schön. Jetzt sind wieder neue Personenkraftwagen rausgekommen. Die meisten haben alle mehr als 100 PS, selbst die Mittelklassewagen, und einige haben sogar mehr als 300 PS und noch mehr. Was für ein Wahnsinn. Ich möchte mal dran erinnern, die älteren Leute kennen noch die Omnibusse mit der offenen Treppe, die Doppelstöckchen, die in Berlin mal früher gefahren sind, die kamen mit 75 PS aus. Und die etwas größeren Dreiachsigen mit der geschlossenen Treppe hatten ganze 100 PS, haben durchschnittlich 50 Personen befördert. Das ist pro Person 2 PS. Und heute gibt es also Wagen, die da 200 und mehr PS haben und wo nur einer drin sitzt. Das ist so ein solcher Wahnsinn. Gut, ich bin so zufrieden, dass du heute Musik machst. Dann wollte mir blöde Quatsch der 16-Jährigen nichts mehr anhören. Und die meisten jungen Leute haben ja auch gar kein Interesse an der Erhaltung der Welt. Sobald sie 17 sind, dann machen die meisten ihre Fahrerlaubnis, damit sich spätestens ab 18 und sei es mit der allerletzten stinkigen Schrottkiste auch durch die Gegend rasen können. Und kriminelle Liedermacher, die illustrieren das noch akustisch mit solchen Schnulzen wie: Ich will Spaß, ich geb Gas. Und zu dir wolle noch einen schönen Gruß, wa? Ich bin ja letztens die eine Nacht auch besoffen, morgens um 5 Uhr im Dusan die Silversteinstraße lang geritten mit meinem Haus. Und da wollte ich zur Bank fahren und da musste auch die Feuerwehr kommen, aber die wollten mein Fahrrad nicht mitnehmen. Bin ich geflüchtet. Wolle, gib dir mal einen Tipp, kick dir mal ein paar alte Western an, so wie man seine Verfolger abhängt, wie man ein Fahrrad fährt, auch besoffen war. Brauchst mehr Power. Auf vielleicht treffen wir uns dann doch nochmal, vielleicht kriege ich dich auch nochmal unterm Tisch, aber bitte kotzt mir nicht den Teppich voll. Und es ist auch ein Wahnsinn, ein Verbrechen geradezu, dass der Treibstoff für die Flugzeuge immer noch steuerfrei ist. Die Flugkarten, die müssten so teuer sein, dass sich die Leute diesen Wahnsinn abgewöhnen. Unsere Welt geht wirklich zugrunde, weil fast alle Menschen alles falsch machen, was man nur falsch machen kann. Aber ich bin dann irgendwie auch gleich zum Kommunikationslehrer gegangen und der hat mir irgendwie gesagt, setzen Sie sich Ihr nächstes Ziel so, dass Sie es zwar mit Anstrengung, aber hoher Wahrscheinlichkeit erreichen können. Bin erstmal beruhigt. Das geht wahrscheinlich auch. Oder auch nicht. Papp oder Papp! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Noch ein Nachtrag zum Geld, wogegen Martin Luther gekämpft hat. Wenn das Geld, Tetzel war das, wenn das Geld im Kasten ist, der Gesang irritiert mich, aber ich habe mich abgestellt. Wenn das Geld im Kasten springt, klingt die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt. Und jemand anderes Geld ist die schönste Sache der Welt. Und aus Kabarett Money makes all worlds around. Und der Lateiner sagt, Pecunia non olet, zu Deutsch Geld stinkt nicht. Mit den White Stripes aus den John Peel Sessions sind wir, was die Sendung betrifft, am Ende. Wir hören uns am nächsten Dienstag wieder. Das heißt, wir hören uns nicht so richtig wieder, weil da ist ja der große Zusammenschnitt der Zusammenschnitte. 3 Stunden Hörspiel, der Start in den Asozialen selbst am Stück zu vernehmen. Nächsten Dienstag ab 22 Uhr. 3 Stunden asozialer Start, Zusammenschnitt der Zusammenschnitte. Ich sage Tschüss mit Ernst Jandl und wie immer Franz Schubert. Tschüss. Viel Vieh, oh so viel Vieh, so oh so Vieh, so Vieh, oh so Vieh, so solo, so Vieh, solo, so oh so solo, so Vieh, oh so viel Vieh, so Vieh, oh so solo, so Vieh. Oh, so viel, Sophie, so viel, Vieh, oh, Sophie, so viel, oh, Sophie, oh, so viel Vieh, oh, Sophie. So viel, oh, Sophie. So viel, oh, Sophie. So viel Vieh, oh, Sophie. Oh, so viel, oh, Sophie. Viel, oh, Sophie. Viel, oh, oh, Sophie. Eine Zogen fremd zieh ich wieder aus, der bei war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Das Mädchen Oh.